nachdem du mich versetzt hast, nachdem du mich hintergangen hast. Nachdem du nicht mal im Indiana Jones Kostüm gekommen bist. Jetzt beleidigst du mich auch noch. Ich bin im Indiana Jones Kostüm gekommen und du in Jeans und T-Shirt. Ich bin enttäuscht. Ich bin als Bösewicht verkleidet gekommen. Mhm, du mich auch. Flor, ja. Gerade sind wir zu Hause reingekommen. Wir kommen beide aus dem Kino, was sonst nicht unser Ding ist. Normalerweise gucken wir beide getrennt zu Hause vor der Leinwand der Heimischen und treffen uns dann, um den Film zu besprechen. Jetzt haben wir nebeneinander gesessen im Kino. Wie ist der Modus für dich so? Ist das etwas, was wir öfter machen sollten? Ich weiß es nicht. Also mit dir nebeneinander im Kino sitzen finde ich total schön. Ja. Aber wir sind auch diesmal so total aktuell. Ne? Wir veröffentlichen diese Episode jetzt einen Tag, nachdem wir den Film gesehen haben. Ja. Und wir reden über einen Film, der ganz frisch im Kino ist, als Abschluss von unserer großen Indiana Jones Retrospektive. Mhm. Deswegen an alle, die jetzt eingeschaltet haben, weil sie gesagt haben, oh cool, ich will mal wissen, ob sich's lohnt, in Indiana Jones and the Dial of Destiny zu gehen. Mhm. Zwei Folgen davor reden wir über alle vier vorherigen Indiana Jones Filme, über die Computerspiele, kurz auch über die Serie, über die Bücher, über alles, über das gesamte Indiana Jones Universum. Zieht euch diese beiden Folgen rein, es ist bestimmt spannend, auch so als Vorbereitung, gerade wenn ihr auch so Indiana Jones Nostalgiker seid. Ja, und vielleicht guckt ihr euch wirklich den Film vorher an, bevor ihr uns darüber reden hört. Wir versuchen ein kleines bisschen eine relativ spoilerfreie Variante für die ersten paar Minuten zu haben. Ja. Und dann gehen wir irgendwann in den Spoiler rein. Genau, wir werden auf jeden Fall im Laufe der Episode irgendwann spoilern, aber es wird eine fette Warnung davor geben. Mhm. Aber wir wollen zumindest mal sowas machen, was wir sonst eigentlich gar nicht machen. So eine ganz klassische Review, dass jeder einmal kurz sagt, wie er den Film fand und dass wir vielleicht auch kurz darüber streiten, wie wir den Film fanden und dass wir euch einmal kurz sagen, worum es geht. Also wie ihr das in seinem klassischen Podcast hören würdet, bei der ein Film einfach nur empfohlen wird für geht jetzt ins Kino. Normalerweise läuft das bei uns nämlich eher so wie bei den großen Buchbesprechungen. Wir diskutieren 2 Stunden über den Film und versuchen jedes Blatt umzudrehen, das uns irgendwie unter die Finger kommt. Du wolltest also eigentlich einen Podcast über Buchbesprechungen machen? Wollte ich ja, aber du kannst ja nicht lesen. Du kannst nicht über Bücher sprechen, Flo. Ich kann nicht mit dir über Bücher sprechen. 3 Stunden später. Du kannst nicht richtig. Ich weiß doch, dass du in der ersten Episode den kleinen Prinz anschleppen würdest. Ich würde sagen, oh nein. Lass uns über das Schicksal reden. Please draw me a sheep. Ja, wir reden heute über Indiana Jones Teil 5, den Abschluss der Trilogie. Inszeniert nicht von Steven Spielberg wie die Filme zuvor, sondern von James Mangold, aber produziert von George Lucas, wie immer, und auch von Steven Spielberg, der Co-Produktion gemacht hat. Und natürlich auch von Kathleen Kennedy, weil Indiana Jones gehört jetzt zu Disney. Yay! Wie alle großen Blockbuster-Franchises. Mittlerweile ist jetzt auch Indiana Jones in die Disney-Heimat eingewandert und Disney steht hinter diesem Film, so wie sie hinter den Star Wars-Remakes und den neuen Marvel-Filmen stehen. Aber wir sehen am Anfang ein Paramount-Logo. Und es ist ein Berg und ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass dieser Berg nicht in einen Berg übergeht, wie alle anderen Filme starten. Ja, ja. Ich war herb enttäuscht. Ja, ne? Wirklich. Ja. Es war so, warum? Was soll das? Da ist der Berg. Natürlich ist es ein Paramount-Berg und ihr seid Disney, aber ach komm, warum nicht? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen so ein, okay, wir machen was Neues? Eigentlich nicht, weil der Film sonst ja voller Fanservice steckt. Ja, voll. Ne? Und vor allem jetzt was Neues anzufangen mit dem letzten Film, der es ja sein soll. Genau, es ist der abschließende Teil. Das vielleicht noch so als Erinnerung. Viele sagen, oh nee, jetzt wird die Cash-Cow weitergemolken. Indiana Jones war von Anfang an als 5-Teiler vereinbart zwischen George Lucas, Steven Spielberg auf der einen und Paramount auf der anderen Seite. Auch wenn es sehr lange gedauert hat, teilweise bis die Fortsetzungen kamen. Ja. Und jetzt haben sie eigentlich ihr Soll erfüllt und abgeschlossen. Und ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass kein weiterer Indiana Jones Film mehr kommen wird, vor allem, weil Indiana selbst mittlerweile, wie Harrison Ford, 80 Jahre alt ist. Und sie wollen den nicht recasten. Sie wollen einfach keinen anderen Schauspieler in diese Rolle stecken. Also was sie früher auch schon gesagt haben, aber den Young Indiana Jones dann zur Serie gemacht haben, ne? Ja. Da hat sie jemand anders gespielt, natürlich. Als Vielleicht Junge. Haben sie die Chance so ein bisschen dafür verpasst, weil bei James Bond haben wir ja gelernt, geht's. Da ging's über 50 Jahre lang, dass immer jemand anderes den gespielt hat und keiner gesagt hat, hä? Aber Indiana Jones ist im Gegensatz zu James Bond halt doch so sehr stark mit Harrison Ford verknüpft. Volle Kanne. Dass so es schwierig viel, wäre. So viel James Bond mit Indiana Jones zu tun hat, aber das ist wirklich eingebrannt auf diesen einen Schauspieler. Ja. Also Indiana Jones and the Dial of Destiny. So wie man es macht bei einer klassischen Review, worum geht's? So ganz grob. Der Film startet im Jahr 1944, Ende des Zweiten Weltkriegs. Indiana Jones ist zusammen mit einem Kollegen, auch einem anderen Archäologen, unterwegs, um ein Artefakt von den Nazis zu klauen, das die Nazis während des Krieges als Kriegsbeute geklaut haben. Das ist wohlgemerkt Young Indiana Jones, ne? Also so wie wir ihn kennen aus den alten Filmen. Genau. De-aged über... Harrison Ford de-aged im Jahr 1944. Mhm. Reden wir gleich drüber. Und dabei stolpern sie aber über was ganz anderes, nämlich die Antikythera von Archimedes, ein Gerät, das offensichtlich seiner Zeit weit voraus war und wie wir im Laufe des Films erfahren, erstaunliche Möglichkeiten bietet. Wie immer kommt bei Indiana Jones auch diesmal wieder so ein bisschen Magie in das Artefakt, nach dem gejagt wird. Aber das ist unser großes Gadget für diesen Film. Mhm. Sie jagen danach genauso wie ein Nazi, der dann... Huch, ein Nazi, Mensch, sowas. es gibt wieder Nazis als Gegner. Allerdings springt der Film dann in der Zeit vor und spielt hauptsächlich im Jahr 1969, wie eben ein alter Indiana Jones zusammen mit seiner Patenkind ja, gemeinsam nach diesem Artefakt jagt. Sie sind Kontrahenten und Freunde. Ja, also so dazwischen. Mixed Signals fürs erste Date, würde ich sagen. Definitiv. Genau. Und jagen dann eben dieses Artefakt, das auch unser Hauptbösewicht, gespielt von Mac mit... Mads Mikkelsen, danke. Darum geht es in diesem Film, um mal die Handlung so weit zu umreißen. Genau, ins Detail sollten wir nicht gehen, weil das sonst zu sehr Spoiler wird. Und das machen wir dann nachher, wenn die Warnung durch ist. Die Reaktionen aus Richtung Kritik sind nicht sehr positiv, muss man sagen, in vielen Richtungen. Ich lese mal ganz kurz nur ein, zwei Überschriften vor. Harrison Fords Abschied droht zum Flop zu werden. Indiana Jones, verhunzt, ist anders, aber großartig auch. Lea, bekloppt, unnötig. Und es geht so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Indiana Jones und die verspielten Chancen und so weiter. Also es gibt ganz viele Wortspiele mit dem Titel. Wir sind alle nicht so begeistert. Wie sieht das bei dir aus, Plor? Gemischt. Grundsätzlich, wenn man Indiana Jones mag, kann man sich diesen Film auf jeden Fall angucken. Es ist ein Film, der für Indiana Jones Fans, glaube ich, sehenswert ist. Vom Pacing und von der Inszenierung hat er mir besser gefallen als der vierte Teil. Deutlich runder. Ich finde aber, dass er einige Sachen macht, die extrem viel den Spaß rausnehmen. Und das ist vor allem, dass, darauf werden wir später nochmal genauer zu sprechen kommen, dass er die ganze Zeit so eine wirklich düstere, fast schon mean-spirited Atmosphäre mitträgt. Und James Mangold hat gesagt, er wollte sich am ersten Indiana Jones orientieren. Ja. Und ich glaube, er hat das irgendwie so ein bisschen verkackt und hat den Film deutlich zu düster gemacht, deutlich zu melodramatisch, zu tragisch und ganz viel das, was bei den vier vorangegangenen Filmen, auch beim vierten Teil, echt Spaß gemacht hat, geht dadurch so ein bisschen verloren. Wir haben zu viele dramatische Tote von Sidekicks. Wir haben viel zu viel emotionalen Ballast. Wir haben teilweise in privaten Szenen eine komplette Entzauberung von Indiana Jones, die wirklich den Spaß rausnimmt aus dem Film. Also es hat mich auch zwischendrin dann so richtig geärgert, wo ich das Gefühl hatte, nee, das ist eigentlich steht Indiana Jones für Abenteuer und für Spaß. Hm. Und dafür ist dieser Film zu cruel, zu düster und wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Geriatrie, vor allem am Anfang. Geriatrie. Aber was erwartest du bei dem Alter des Hauptdarstellers? Ich meine, es muss Geriatrie geben. Sie kriegen es aber in der Mitte des Films, kriegen sie es ganz gut eingefangen wieder, ne? Das hört auf. Das ist am Anfang vor allem nervig. Könnte aber auch ein Kritikpunkt sein. Warum kann der 80-Jährige plötzlich von einem Tuk-Tuk ins andere springen? Weil es fucking Indiana Jones ist. Das ist total okay, das soll er machen. Das kaufe ich auch dem 80-jährigen Indiana Jones ab, zumal der 80-jährige Harrison Ford den Shit auch wieder gemacht hat. Ja, total krass, ne? Also wirklich Wahnsinn, was der am Set gemacht hat. Plo, möchtest du einmal Tee, damit wir ein bisschen die Stimmung noch... Also vielleicht, um das so abzurunden, es gibt für mich viel Licht, und aber auch viel Schatten. Und ich glaube, alles in allem finde ich ihn besser als den vierten Teil. Wenn ich so grob überfliege, und er ist sehenswert für Indiana Jones Fans, aber ich finde, er ist teilweise düsterer, als er sein müsste, und auch düsterer, als ihm gut tut. Was ist denn dein Take? So, dein allgemeiner Take. Go fucking see it, have fun. Denkt nicht zu sehr drüber nach, wie das bei allen Indiana Jones Filmen so ist. Wenn man anfängt darüber nachzudenken, bist du eigentlich verloren. Kein Indiana Jones Film hat je überlebt, dass du angefangen hast nachzufragen, was für einen Sinn das gibt und ob das in Line mit dem ist, was man sich selbst vorstellt, wie Indiana Jones sein sollte. Das überlebt einfach keiner von den Teilen davon. Man muss einfach sich darauf einlassen und sagen, okay, ich habe hier einen Disney-Ride und jetzt inzwischen eben tatsächlich einen Disney-Ride, weil es von Disney kommt. Aber ein Disney-Ride soll Spaß machen und der Film macht an so vielen Stellen keinen Spaß. Warum macht er keinen Spaß? Jetzt kommen wir ins Detail. Jetzt kommen wir schon in kleine Spoiler-Territorien. Ey, pst! Du! Ja, du! Der nun folgende Programmteil enthält sensible Informationen über den Handlungsverlauf. Bevor wir volle Kanne spoilern, gibt's nochmal einen Hinweis. Das hat bis jetzt noch kein Indiana Jones gemacht. Der tötet den wirklich coolen, also der ist ein kleiner Sidekick, aber er tötet den coolen griechischen Bootsfahrer, der Indiana Jones mit auf ein Abenteuer nimmt. Einfach brutal wird der ermordet. Übrigens gespielt von Antonio Banderas, ja. Rinaldo. Es ist total überflüssig. Ich find's richtig gehässig, fast schon Schlag unter die Gürtellinie, was sie mit Matt machen. Das Schicksal von Matt wird in einem Nebensatz abgehandelt. Nein, es ist kein Nebensatz. Es ist ein ganzer Monolog. Ich find's fast schon geschmacklos, was sie damit machen. Und zwar kommentiert, als ob der Film zu den Fans sagen würde, ja, wir wissen, ihr mochtet die Rolle nicht. Ja, genau. Jetzt lassen wir ihn sterben. Ja, genau. Und ich fand's richtig mies. Ich fand's wirklich richtig schlecht. Das hat mich erinnert an das, was der dritte Teil der neuen Star Wars Trilogie mit dem zweiten gemacht hat. Über den zweiten Teil der neuen Star Wars Trilogie haben ganz viele Fans und vor allem Hater abgelästert und sich drüber aufgeregt. Und dann hat der dritte gesagt, okay, dann machen wir teilweise Sachen einfach rückgängig. Und hat sich fast wie so ein Kommentar gelesen, ja, der diesen Schreihälsen recht gegeben hat, die gesagt haben, das hat uns nicht gefallen, das muss anders sein, ja, das ist nicht mehr Star Wars. Und was sie mit Matt machen in diesem Film, finde ich, klingt auch fast so, als würden sie das als Geschenk an die Fans geben. Weißt du, wir schießen ihn ins Weltall. Ich weiß. Ich glaube aber, dass es andersrum ist. Es bezieht sich nicht nur auf die Zuschauer, die Matt nicht mochten, sondern es bezieht sich vor allem auf die ganzen Produktionsleute und die Regie, die so angepisst waren von Shia LaBeouf, der danach irgendwelchen Scheiß gemacht hat, irgendwelche Scheiße erzählt hat, ja, über die Dreharbeiten, dass die angepisst waren. Nicht Fanservice, genau, sondern das war deren eigenen, naja, angepisst. Aber sowas machst du nicht. Dann machst du dir selbst dein Werk kaputt, wenn du genau sowas da einbaust. Egal woher die Motivation kommt, das ist einfach nur mean-spirited. Das ist einfach Kacke. Aber es ist doch für die Figur Indiana Jones in dem Moment ein gutes Ding. Ach komm, es ist ein ganz billiges Plot-Device, damit er eine tragische Rolle spielt. Das ist eine der stärksten Szenen seiner ganzen Indiana Jones-Karriere. Das ist so billig Emotionalität draufgepfropft. Schauspielerisch, wie er das spielt. Okay, Harrison Ford, ja, das gebe ich dir. Harrison Ford spielt das gut. Ja. Aber was das als Plot-Device ist, das finde ich echt billig melodramatisch. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Nein, Indiana, das passt nicht zu Indiana Jones, dass er ein abgefuckter alter Typ ist, der morgens aufsteht und ein Glas Whisky trinkt und sich über die zu lauten Geräusche der Nachbarn aufregt in dieser kaputten Wohnung. Das ist eine komplette Entzauberung. Indiana Jones hatte keine Privatsphäre. Indiana Jones hatte kein privates Leben. Ich will nicht die Wohnung von Indiana Jones sehen. Ich will sie nicht sehen. Du hast sie mehrmals gesehen. Ja, aber anders. Nicht so. Ich will sie nicht so sehen. Ich will sie sehen als ein Tummelplatz von Abenteuern und Erinnerungen. Und ich will sie nicht sehen als die heruntergekommene Wohnung von einem alten Sack, der sich vor den Fernseher setzt und seinen dicken Bauch raushängen lässt. Das ist nicht Indiana Jones Wohnung. Er hat ja nicht mal einen dicken Bauch. Nee, aber er sieht verdammt gut aus für das Alter. Es ist unglaublich. Es gab ein Interview, wo sie ihn gefragt haben, wo er wirklich bei, weiß ich nicht, so Berlinale-mäßig, alle sitzen da und Pressekonferenz halt. Eine Reporterin fragt ihn, wie er das schafft, was da los ist, wie die total beeindruckt ist, weil sie ihn da irgendwie Oberkörper freigesehen hat und der einfach ripped aussieht. Ja. Yeah. Und er sofort sitzt da und sagt, ja, was soll ich machen? I'm blessed with this body. Und er beweist in diesem Interviewteil so einen großartigen Humor. Ich liebe es. Also es ist schon krass, was für Energie Harrison Ford auch wieder aufbringt in dieser Rolle. Unglaublich. Und wenn ich sage, es ist zu viel Geriatrie, dann betrifft das vor allem den Anfang, weil nachher in den Action-Szenen macht er krass viel für einen 80-Jährigen. Mhm. Und ich kaufe es ihm die ganze Zeit ab. Es ist überzeugend. Krass, ne? Es ist auch, wo der Film eine ganz gute Entwicklung erzählt. Das ist vielleicht das, was beim Pacing gut funktioniert, dass er so nach und nach da wieder rausrutscht, weil es geht eigentlich damit los, dass er komplett in den Ruhestand will. Er hat keinen Bock. Es wird teilweise wirklich toll für ironische Momente benutzt. Zum Beispiel, wenn die bösen Buben kommen und anfangen, Leute zu erschießen und Indiana Jones nichts anderes machen kann, als zur Polizei zu rennen und verzweifelt nach Autoritäten sucht, die ihn retten, die ihm helfen. Absolut, was er früher nie gemacht hätte. Aber das passt total. Und das ist auch ein witziges Spiel mit diesem Klischee des Actionhelden, dass er eben nicht sagt, so, ich mache jetzt alle fertig im Alleingang, sondern Polizei, bitte helfen Sie mir, es sind Leute gestorben. Aber das ist genau in der gleichen Kerbe, wie ich das sehe, dass er diesen krassen Schnitt von 1944 oder wann das war, zu heute im Film, wie er einfach mal mit Oberkörper frei vor seinem Fernseher sitzt und weggenickt ist, so ein bisschen Alkohol dastehen hat. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, als wir darüber geredet haben in den letzten Episoden, dass wir uns absolut vorstellen könnten, dass Indiana Jones auch ein Alkoholproblem entwickelt. Es ist so. Und es ist auch das, was Steven Spielberg oder George Lucas, einer von den beiden hatte sich das so vorgestellt, dass der eigentlich so ein Alkoholiker ist. Die haben alle dagegen gesprochen und dann wurde es rausgestrichen, aber das war die ursprüngliche Idee. Und das ist jetzt so ein bisschen dahin gewandert und ich finde das so folgerichtig und absolut korrekt. Ich finde es viel zu düster, viel zu deprimierend und wie gesagt viel zu mean-spirited. Sie gehen einfach ätzend mit ihrem Protagonisten um. Jeder Indiana Jones kriegt irgendwie ein Happy End. Und jeder Indiana Jones startet aus so einer Tabula Rasa-Situation. Das heißt, du hast immer dieses Gefühl, da war vorher irgendwie so ein großes schwarzes Loch an Abenteuern, das du mit deinen eigenen Geschichten füllen kannst. Freude, Spaß und Energie. Mhm. Und jetzt hat er halt plötzlich wieder neue Gefährten. Jetzt ist es halt plötzlich Short Round, der dabei ist. Ja. Oder jetzt ist es plötzlich Marcus und Henry, mit denen er viel zu tun hat. Aber es gibt davor immer dieses Loch von, hey, das kann ich mir mit Abenteuer füllen. Ja, und das macht dieser Film überhaupt nicht, weil dieser Film startet einfach mit, okay, die letzten 20 Jahre waren für Indiana Jones einfach scheiße. Sohn stirbt im Krieg, Frau verlässt ihn, er kann nichts anderes mehr machen, als rumzuhängen. Seine Studenten langweilen sich, was sie ironisch machen. Das machen sie jetzt. Das ist ironisch, dass seine Studenten sich plötzlich langweilen und ihn nicht mehr anhimmeln. Aber es ist in so vielen Momenten ist es einfach nur düster und deprimierend, dass es mir richtig den Spaß am Film nimmt. Nein. Ja. Ich finde es so toll, weil der Film ist natürlich, wenn der da bleiben würde, wäre scheiße, aber er baut es ja wieder auf. Ich finde das so spannend zu sehen. Ich finde auch Harrison Ford so richtig gut in diesem Film, was ich sonst nie gesehen habe von ihm, weil ich nicht finde, dass Harrison Ford der beste Schauspieler ist. Aber er hat in diesem Film so eine geile Version von diesem Actionhelden, von diesem Alten, die ich ihm A abnehme und die ich B von ihm wahnsinnig gut gespielt finde. Und ich liebe es, ihm zuzuschauen. Ich liebe es, diesem alten Typen da am Anfang zuzuschauen und dann langsam wieder aufzuwachen. Was ich ganz toll finde, es gibt so einen Moment, wo er seine Vorlesung hält und alle sind gelangweilt. Er ist inzwischen auch gelangweilt von sich selbst, haut dann noch die nächste Folie rauf und sagt, okay, I'm spoon-feed it to you. Und dann antwortet plötzlich Helena, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, auf eine Frage von ihm, was seit 20 Jahren nicht mehr vorgekommen ist, gefühlt. Und wie er dann aufblüht, wie er plötzlich und in Fahrt kommt und sagt, ja, und woher kommt das und woher kommt das? Und dann kann man das beweisen, wenn man, und stellt die Frage in den Raum mit einer Begeisterung, die nur Antworten zulässt, also positive und begeisterte Antworten zulässt. Und Phoebe Waller-Bridge gibt das auch. Du kannst diese Begeisterung nur erzählen, wenn du den Kontrast hast. Und ich liebe diesen Kontrast. Problem ist, dass der Film immer wieder in dieses düstere Inszenierungsmodell zurückfällt. Und ich glaube, es ist auch nicht nur dieses Kontraste erzeugen, sondern er macht das, was die Krankheit, die viele Actionfilme seit den 2010ern haben oder auch viele Blockbusterfilme, dass sie alles in so einen Grauschleier legen. Teilweise wörtlich gesprochen, wenn sie wirklich die Farben einfach rausnehmen. Wir sind es alles so leid, diese entsättigten Bilderwelten. Ja, ja. Daran leidet er auch ein bisschen von was aber nicht ganz so schlimm wie andere, was in den 2010ern gemacht haben. Geht. Aber vor allem auch, was so die Grundhaltung der Geschichte und den Charakteren gegenüber betrifft. Und das ist halt so, wir machen alles ein bisschen dramatischer. Wir wollen damit irgendwie den Einsatz erhöhen. Und deswegen lassen wir diesen coolen Typen, den wir gerade erst kennengelernt haben, sterben. Deswegen deswegen lassen wir auch zum Beispiel, wird diese Frau erschossen, diese Agentin, die für CIA oder FBI arbeitet. Ja, ja, oh, ja. Du denkst, das ist eine total interessante Rolle. Hey, das ist eine dritte Partei. Das stimmt. Das würde ein total geiler Konflikt geben, wenn es noch eine gibt, die für die Regierung dazwischen ist, zwischen den bösen Nazis und Indy. Ja. Aber die wird dann einfach erschossen. Und das ist so eine Art von Grausamkeit gegenüber der Erzählung und gegenüber den Figuren, die meiner Meinung nach zu diesem Abenteuersetting, zu diesem spaßigen Abenteuersetting nicht passt, weil es einfach alles zu sehr ins Dramatische und zu sehr ins Düstere zieht. Oh, schlimm. Die Filmwelt hat sich weiterentwickelt. Nein. Hey, wir haben beide Thor Ragnarok abgefeiert. Der ist relativ jung. Es gibt einfach unterschiedliche Arten, wie du Geschichten erzählst. Und es gibt total Abenteuerfilme, die das machen können. Dieser Film kann es nicht, weil er eben nebenbei versucht, dieses Gefühl von Abenteuer zu evozieren, dieses Gefühl von hey, lass uns losziehen, lass uns was finden, lass uns Punkt A finden, um zu Punkt B zu kommen und dann an Punkt C noch ein paar Nazis zu verkloppen. Diesen Spaß will der Film transportieren und dieser Spaß, der ist in dem Film auch drin, aber er wird halt immer wieder weggerissen dadurch, dass er sich so düster geben muss, dass er versucht, ernst und erwachsen zu sein an Stellen, wo er es nicht sollte. Ich glaube, ich habe ein ähnliches Problem wie du, aber auf einer anderen Ebene. Ich glaube, das, was uns immer wieder stört und warum wir nicht immer wieder die Begeisterung von A nach B und C und Nazis verkloppen dort und dort und dort haben, ist, dass Indy dieses Vergnügen nicht ausreichend hat. Ha, nein, da würde ich widersprechen. Aber erzähl weiter, ja. Also an vielen Punkten ja, weil er auch immer wieder, wenn es um Nazis geht, fast schon Leuchten in den Augen bekommt und voller Inbrunst sagt, es ist ein Nazi und ich will ihn verkloppen. Ja, das ist ein Reflex geworden, sobald er das Wort Nazi hört oder nur denkt. Das mag ich. Aber er hat nicht genug diesen Hunger, den er oft in den alten Filmen hat, dieser Blick, dieses Grinsen, dieses die Sachen an sich reißen und einfach sagen, okay, wir machen das jetzt, egal ob ich das optimal hinkriege oder ob ich dreimal hinfall dabei. Weil die Energie des 80-Jährigen halt doch nicht die Energie des 40-Jährigen ist, vielleicht. Kommen wir zu einem Punkt, der den Film meiner Meinung nach extrem besser macht. Und das ist einfach, dass die Eier haben, ihm eine junge Frau zur Seite zu stellen, die mehr ist als ein Sidekick. Ja. Wir haben viel über Sidekicks geredet und Helena, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, als Sidekick zu bezeichnen, würde als Kategorie ihrer Rolle überhaupt in diesem nicht. Film nicht gerecht werden. Nein, und, Hauptrolle. Hauptrolle. Sie versprüht verdammt viel Energie. Ja. Und sie ist eine super Ergänzung für Indiana Jones. Ich würde sogar behaupten, es ist das erste Mal, dass es einem Indiana Jones Film gelingt, ihm einen gleichberechtigten, gleichstarken Charakter zur Seite zu stellen, der Spaß macht. Sie bringt ihm genau den Spaß rein, den der Film an so vielen Stellen vermissen lässt, die durch die Inszenierung kaputt gemacht wird. Einfach durch ihre suffisante Art, durch ihre gehässige Art. Ja. Sie hat einen geilen Sidekick. Teddy ist nicht Indies Sidekick, sondern ihr Sidekick. Teddy ist wahrscheinlich der coolste nicht Indies Sidekick in der Geschichte. Ja, weiß ich nicht. Bei Teddy bin ich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Teddy ist fantastisch. Teddy ist das, was aus Short Round werden würde, wenn er fünf Jahre älter wäre. Ja, aber das ist das Problem. Sie hat halt einen Short Round rumrennen. Nein, aber Teddy ist bei weitem nicht so viel cool reifer. wie Short Round. Der ist so blass, er hat nicht genug eigenen Charakter. Wenn sie in Sizilien sind und er dann mal so eben mit so einem Rempler den Typen beim Theater ausraubt, nagelt er sich an, damit er sich ein Eis kaufen kann? Ja, eine der wenigen Situationen, wo es mal dazu kommt, ja. Ach komm, wenn er das kleine Gefährt fährt, beziehungsweise die ganze Zeit ans Steuer will, weil er sagt, er kennt sich viel besser aus in den Straßen von Tangier als Indiana Jones, der jetzt unbedingt lenken will. Ja. Wenn er das fucking Flugzeug fliegt, ach, ich komme da schon irgendwie klar, dann liegt der französische Pilot dahinter. Nein, Teddy ist geil. Aber dass die denn da brauchten dafür, weißt du, führst du eine ganze Rolle ein, nur damit der am Ende mit dem, egal, das ist alles Spoiler, wir sollten vielleicht noch nicht so viel darüber reden. Sind wir noch nicht in Spoiler-Thema? Wir haben gesagt, wir sind ein bisschen im Spoiler, aber wir müssen jetzt einmal die große Dings aufmachen und dann würde ich sagen, okay, wenn wir in die Spoiler gehen. Langsam Richtung Spoiler. Achtung, Spoiler! Auf jeden Fall, Helena ist eine coole Rolle und Helena macht echt Spaß und Helena rettet viel von dem Film, einfach weil die Szenen mit ihr Spaß machen, während die Szenen mit Indiana halt meistens oft zu düster, zu schwer und zu gewollt, I don't know. Das ist ein fucking 80-jähriger Mann. Ich liebe es, ihm dabei zuzuschauen, aber er muss sich auch wie ein 80-jähriger Mann verhalten, zumindest zu 80% oder so. Es ist nicht das Alter, es ist die Haltung. Und es ist auch nicht die Haltung von Indiana Jones, sondern die Haltung vom Film zu ihm. Es ist die Haltung vom Film zu den Charakteren. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde es super. Ich habe damit gar kein Problem. Und ich weiß, dass das eine generelle Kritik ist. Und ich weiß auch, dass es das ganz viele... Ich habe nur mehr von dir erwartet. Plus, ist okay. Ich bin nicht enttäuscht. Ich will ja... Das Ding ist ja, ich habe das Gefühl, wenn ich so über die Kritiken drüber scroll, die Leute finden vor allem, dass es alles zu albern und zu gaga ist. Und ich sag ja, mehr davon. Mach's ja. Alberner, mach's mehr gaga. Natürlich. Mach's mehr Indiana Jones. Und mach's weniger Bourne Ultimatum. Ich will nicht grau gesättigte Bilder sehen, wo der beste Freund vom Protagonisten stirbt und in einer dramatischen Szene sagt, meine Frau hat sich von mir getrennt, weil mein Sohn im Krieg gefallen ist. What the fuck? Die billigsten Klischees, um einem Charakter eine tragische Backstory zu geben. Ja. Indiana Jones hat nie eine tragische Backstory gebraucht. Alter. Ja, also mir ist es egal, was da hinter steckt. Ich fand halt einfach wirklich tatsächlich die Szene sehr, sehr gut von Harrison Ford gespielt, muss ich sagen. Und ich sehe das sehr selten, dass Harrison Ford mal was Emotionales wirklich sehr, sehr gut spielt. Was auch wieder fies ist. Aber ich glaube, dass der 80-jährige Harrison Ford ist inzwischen... einfach an Lebenserfahrung geschafft hat, ein besserer Schauspieler zu werden. Ich will meine weißen Flecken in einem Abenteuerfilm füllen mit dem Gedanken von vielen Abenteuern, die davor und danach stattfinden und nicht von einem Mann, der von seiner Frau verlassen wurde, weil das Kind gestorben ist im Krieg und dann in seiner Wohnung sitzt. Das ist einfach, der Abenteuerrahmen ist weg. Aber hättest du gerne Matt wieder drin gehabt? Nee, sie hätten nicht ihre persönlichen Differenzen in den Film packen müssen. Es muss irgendeine Begründung hätte es wahrscheinlich schon geben müssen. Ne? Ich hätte ihn auch nicht scheiden lassen von Karen. Das ist von Marion. Das ist vollkommen überflüssig. Das muss nicht sein. Du machst ihm ja halt auch so. Das Schöne ist ja, dass die Happy Ends von den vergangenen Filmen auch irgendwie immer so einen Rahmen aufgemacht haben von Hey, Indiana Jones hat ein geiles Leben. Und plötzlich hat Indiana Jones kein geiles Leben mehr? Ja, genau. Aber nein. Da bin ich hart. Da bin ich hart. Indiana Jones hat ein geiles Leben. Indiana Jones muss ein geiles Leben haben. Es ist ja so, dass sie den Film jedes Mal auf Null setzen, wie du vorhin gesagt hast, ne? Und damit brauchen sie natürlich für den Anfang dieses Films auch, dass die Frau nicht so präsent ist und dass der Sohn nicht so präsent ist und dass das da keine Rolle spielt, ob er verheiratet ist oder nicht. Nun spielt es eine Rolle, ob er verheiratet ist oder nicht, nämlich, dass er bald nicht mehr verheiratet sein wird. Das hätten sie ruhig weglassen können, aber dass es da irgendwas gibt, dass irgendwie darauf eingehen müssen, warum das jetzt nicht... Oder hätten sie Marion eine große Rolle geben können? Nein, sie müssen ihr keine große Rolle geben. Man kann das besser machen. Keine Ahnung, zum Beispiel, wir bewegen uns im Hollywood-Kino, ne? Ja. Also, nehmen wir zum Beispiel jemanden wie Steven Soderbergh, die Ocean's 11-Reihe. Ja, okay. Da haben sie auch alle irgendwann im zweiten Teil ihr Happy End und dann gibt es einen dritten Teil. Und dann wird das Happy End halt nicht negiert, sondern es wird einfach gesagt, okay, und die sind halt im Urlaub oder so. Das ist billig, aber das ist nicht so billig wie das da. Das ist nicht so billig, wie wir benutzen das einfach nur, um eine melodramatische Geschichte drauf zu packen. Dann sag einfach, ey, ich lass ihn kurz zu Marion sagen, ich muss was erledigen. Und sie sagt, ich muss mal kurz Zigaretten holen. Und sie sagt, wirst du dabei dein Leben riskieren? Er sagt, wahrscheinlich, zieht seinen Hut an, geht aus der Tür. Perfekt, wunderbar. Und am Schluss sollen sie sich dann nochmal küssen. Das reicht mir vollkommen für die... Und gibt Matt einfach einen kleinen Anruf oder nicht mal. Es wird einfach kurz darauf referiert, dass Matt irgendwo ist, um Löwen zu bändigen oder dass er irgendwas Verrücktes macht, mit einem Zirkus unterwegs ist. Irgendwas, aber nicht, weißt du, nicht dieses draufgedrückte Melodram. Ich verstehe schon auch. Also vor allem, weil es so off-camera ist und so wenig Screentime bekommt, dass man irgendwie denkt, ja, es ist jetzt so reingeflanscht. Ich hasse ja gar nicht den Film, ich hasse diesen Teil des Films. Ja, ich verstehe. Und das ist halt da und das stört. Ja. Wir müssen kurz zurückspringen und was zu der Eröffnungssequenz sagen. Wie viele Probleme hattest du mit dem De-Aging und wie hat dir die Eröffnungssequenz generell gefallen? Also die Eröffnungssequenz ist slightly too long, wie der ganze Film auch. Ich glaube, er hätte gewonnen, wenn er tatsächlich in der normalen Indiana Jones Länge geblieben wäre. Die sind ja alle nicht besonders, besonders überlang, sondern die haben ja alle so anderthalb Stunden, ein bisschen mehr. Keiner ist länger als 2 Stunden, glaube ich, die anderen Filme. Ja. Und der ist jetzt halt schon ziemlich lang. Und ich glaube, es hätte ihm geholfen, wenn er ein kleines bisschen weniger davon gehabt hätte. Und es ist so on-off, ne? Manchmal ist es total überzeugend. Man denkt sich, oh, okay, ist cool, funktioniert super. Und manchmal denkt man so, oh, okay, da kommt die Cutscene durch vom Game, so ein bisschen und man hat dieses Uncanny Valley so ein kleines bisschen. Insgesamt habe ich allerdings noch das große Problem, dass, naja, es ist der 80-jährige Harrison Ford. Also wir runden die ganze Zeit auf, ne, war damit 78, aber egal. Er hat ein anderes Spiel. Er hat einfach ein anderes Spiel, als er damals hatte. Und er kann sich noch so sehr bemühen, sich zu erinnern, wie er damals gespielt hat. Er hat einfach ein minimierteres Spiel, was ihm im Alter total zugutekommt, was ihm auch viel Glaubwürdigkeit gibt. Aber damals hat er das einfach anders gespielt. Und ich habe die Figur viel lebendiger im Gesicht in Erinnerung, als er es jetzt gespielt hat. Glaubst du nicht, dass das auch ein bisschen am CGI liegt, dass das Gesicht so ein bisschen weniger lebendig wirkt? Nee, das CGI ist ja nur, es ist ja errechnet von einer KI, die das imitiert, was passiert ist. Und dann kommen vielleicht so einzelne, genau, dann kommen viele Falten nicht mehr zum Tragen, das stimmt schon, aber trotzdem hast du ja einen Mundwinkel, der eine bestimmte Richtung geht oder Augen, die geschlossen oder nicht geschlossen sind. Und manchmal geht das, manchmal hat er mehr und manchmal hat er weniger. Wenn er läuft, sieht man es auch manchmal. Aber was soll's? Who the fuck cares? Ich glaube, ein wirkliches Problem von der Anfangssequenz ist, sobald man das erste Mal das Gesicht von Harrison Ford sieht mit dieser De-Aging-Technik, ist, glaube ich, der erste Gedanke, wow, beeindruckend, interessant, aber dann kann man nicht mehr aufhören, drüber nachzudenken und zu gucken. Ja, das ist ein grundsätzliches Problem von dieser Action-Sequenz, weil die ist eigentlich, es ist eine tolle, klassische Indie-Action-Sequenz, so mit Witz, mit schrägen Sachen, mit einer wilden Verfolgungsjagd, mit total unglaubwürdigen Verletzungen, die kein Mensch überleben würde und trotzdem überlebt. Aber es ist eigentlich eine Action-Sequenz, die Spaß macht, aber dieses De-Aging schwebt halt die ganze Zeit drüber. Ja. Und ich habe es ähnlich wie du. Zum einen ist die Mimik zu wenig. Ja. Es sieht komisch aus und du hast sehr oft dieses Computerspielgefühl. Es sieht an vielen Stellen sieht es mehr aus wie eine animierte Figur komplett, als wie ein Mensch, den man da sieht. Also gerade in den Sequenzen, wo er mit der Schlinge um den Hals dann um sein Leben kämpft, da finde ich, das haben sie, glaube ich, irgendwie komplett am Computer generiert, weil der Körper passt nicht zum Gesicht und irgendwie ist es so, hat es keine Roots in dem, was ich da eigentlich sehe. Es funktioniert nicht wirklich. Aber es ist auch die ganze Zeit dann immer so ein bisschen an Kenny, du guckst drauf und denkst, das sieht aus wie ein Videospiel. Jetzt sieht es wieder gut aus. Und das ist beeindruckend. Das ist an ganz vielen Stellen, denkst du auch, es ist schon geil, dass das mittlerweile möglich ist. Und stell dir mal vor, wie das in 10 Jahren aussieht. Mhm. Aber du denkst halt die ganze Zeit drüber nach. Aber ist das so schlimm? Kann man nicht einfach seinen Kopf ausschalten und sagen, wie bei jeder anderen Sache im Film Suspension of Disbelief, es ist halt, was es ist und es ist eine geile Szene? Es ist ja so eine subjektive Sache. Ich konnte es in dem Fall leider nicht. Es ist eine geile Szene. Und wie gesagt, es ist auch beeindruckend, was die da machen. Und ich finde es cool und ich schaff's nicht. Ich schaff's in dem Moment nicht. Und bei anderen Filmen gelingt es mir besser. Ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Das ist vielleicht auch, weil zu viel drüber im Vorfeld geredet wurde. Mhm. Weil die Szene auch so lang ist. Ich fand's zum Beispiel die aged digitale Leia in den neuen Star Wars Filmen fand ich, hat mich nicht so gestört, hat mich nicht so rausgerissen. Ja, mich auch nicht, genau. Bei den Star Wars Filmen gab es ja noch 2, 3 andere Momente, wo sie das gemacht haben. Da hat es mich nie so rausgerissen wie hier, weil es einfach eine zentrale Figur ist wahrscheinlich, weil es einfach eine lange Szene ist. Viel längere Szene, du hast viel öfter die Gelegenheit, sie dabei zu erwischen, wie sie CGI einsetzen. Ich habe mich auch dann zwischendurch dabei erwischt, mich zu fragen, ob es vielleicht nicht doch besser funktioniert hätte, wenn man sein Gesicht fast gar nicht gesehen hätte und sie einfach den Hut tief reingezogen hätten und versucht hätten, so ein bisschen mit Kameratricks um das Alter drumherum zu erzählen. Das kannst du ja auch machen, dass du den Protagonisten nicht viel siehst in der Öffnungssequenz. Aber das macht dich noch nervöser als Zuschauer. Ja, wahrscheinlich. Also dann guckst du die ganze Zeit, hast das Gefühl, okay, ich muss da drunter gucken. Kann ich da noch drunter gucken unter den Hut? Das ist irgendwie da. Ich glaube, das reißt dich noch mehr raus. Und das ist halt wirklich schade, weil es ist wirklich ein schöner Einstieg in den Film, auch weil es halt so eine traditionelle Indie-Kampf gegen Nazi-Sequenz ist. Auch wenn er dann am Seil hängt, dann kommt diese Bombe runtergefallen, dann gibt es diese Tension, die wird durch den Boden sacken und du weißt schon, was passieren wird, aber es macht Spaß zuzugucken, wie die Nazis sich alle über das Loch beugen. Die ganzen Nazis, da ist ein Teppich, verdammt nochmal. Haltet einfach den Teppich fest, dann fällt das Ding nicht weiter runter. Ich habe ja keine Ahnung von Bombentechnik, aber willst du das Ding da oben liegen lassen? Das könnte ja jederzeit losgehen. Eigentlich ist es gut, wenn das Ding runterfällt. Nein. Das Ding geht nur durch weitere Erschütterungen los. Ja, aber das kann ja auch sein, dass einfach jemand daneben tritt. Deswegen räumen sie doch, wenn in Friedrichshain mal wieder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wird, räumen sie doch alles weitläufig. Ja. Aber dass jederzeit losgehen kann, wenn das da liegt. Nee, weil der Entschärfungsprozess und der Bewegungsprozess das Problem ist. Du kannst sie auch da liegen lassen, theoretisch. aber du weißt natürlich nicht, wann da mal irgendwie Erdbewegungen oder so ja, weiter. Ja, du hast ja ständig Erschütterungen. Ja, ja, genau. Aber diese Bombe, da den einfach runterfallen zu lassen, ist blöder, als einfach den Teppich festzuhalten und erstmal zu beraten, was macht man ja, aber jetzt? Dann hast du 5 Nazis diesen Teppich festgehalten. Das ist auf jeden Fall eine geile Szene, auch weil sie alle so, natürlich. Niemand weiß, wie er damit umgehen soll. Ja. Alle stehen drumherum, dann fällt sie runter und dann beugen sie sich so schön über das Loch. Und das ist einfach eine tolle Szene. Das ist so blöde. Es ist wirklich sehr schön Indiana Jones blöde. Dass er das Ding überlebt, ist völlig absolut absurd, aber es ist großartig. Ja, auch geil, wie das Seil dann noch runtergezogen wird. Er macht es noch ja, ganz knapp genau. Von seinem Kopf los, bevor er mit runtergerissen wird. Ja. Es ist eine schöne Szene. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd über den Zug. Wo der Tunnel dann wieder, Zug und Tunnel, ja. Also ja, sehr typisch und alles sehr, ach komm, nichts Neues. Aber ein paar schöne Momente, Indiana Jones in Disguise als Nazi, der sich dann vor den, ja. Der sich in der Nazi-Uniform rumläuft und versucht sich halt irgendwie vor den richtigen Nazis zu verstecken. Und ja. Es gibt ein paar wirklich witzige, schöne Momente, wo ihm das gut gelingt. Das stimmt, ja. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Auch, dass sie gut smooth von einem Thema zum anderen rüberkommen, ne? Dass sie erst diese Lanze da suchen, dann feststellen, das ist ein Fake und dann wird eingeführt, da gibt es aber noch ein anderes Artefakt, was wir sammeln müssen, die Antiquitera. Auch der Übergang, der deutsche Schauspieler ist sehr gut gewesen, finde ich. Der dann irgendwann sagt, hast du mal Hitler kennengelernt? Du versuchst ihm was unterzujubeln, von dem man noch nie was gehört hat. Ich fand tatsächlich Toby Jones als Basil in den wenigen Momenten in ihnen zu sehen, war echt unterhaltsam. Er ist wirklich gut, oder? Es macht natürlich immer Spaß, Indiana Jones so einen akademischen, weichen Sidekick zur Seite ja. zu Ja, ja, ja. Und das füllt er voll als der kritischste Mensch ever. Ja, wirklich. Und er hat so eine Schwäche und er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Er hat diese Waffe in der Hand und sortiert er erstmal rum und schießt dann erstmal aus Versehen in die ab. Und dann konzentriert er sich ein bisschen und schafft es irgendwie. Ich finde das sehr schön ernst genommen. Ja. Ne? Jemanden dahinzustellen, zu sagen, das ist eben kein Indiana Jones. Das ist halt einfach wirklich ein Akademiker. Der hat von nichts anderem eine Ahnung. Dass der überhaupt im Gebüsch sitzt. Geblieben ist und nicht abgehauen ist, ist schon das Mutigste, was er je gemacht hat in seinem Leben. Und dann wird er erwischt. Die arme Sau. Und dann in dieser Öffnungssequenz lernen wir auch Mads Mikkelsen, Jürgen Voller kennen, unseren Bösewicht, den wir auch später wieder bewegen. Auch bei dem ist mir das Day-Aging gar nicht aufgefallen. Nee, gar nicht. Aber die haben das bei dem auch gemacht, oder? Volle Kanne. Krass, siehst du? Aber es gibt keinen großen Weg wie bei Harrison Ford, muss man sagen. Der Weg ist nicht so groß und wahrscheinlich auch, weil man weniger drüber nachgedacht hat, weniger drüber geredet wurde. Es gab auch bei ihm eine andere Technik. Ich kann dir die ganzen Techniken nicht auseinandernehmen, aber er hat eine andere De-Aging-Technik bekommen als Harrison Ford. Ja. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es leichter war, mit einer bestimmten Technik das zu machen, weil das Tweaking anders war. Harrison Ford hat Punkte im Gesicht gehabt die ganze Zeit. Was hältst du denn von Jürgen Voller als Bösewicht? Super. Also natürlich ist Mads Mikkelsen einfach ein guter Schauspieler und er ist immer ein guter Nazi. Das ist ja nicht seine erste Nazi-Rolle. Ich finde, also jetzt um das mal vorwegzunehmen, der beste Bösewicht der ganzen Serie. Naja, Indiana Jones ist ja dafür bekannt irgendwie. Also wir haben die letzten beiden Episoden sehr lange drüber geredet, dass Indiana Jones keine guten Bösewichte hat. Ja. Ich muss leider sagen, in dem Fall auch wieder. Ich bin nicht angetan nicht so von ihm. Überzeugt. Mads Mikkelsen ist ein fantastischer Schauspieler. Ja. Er spielt, er gibt der Rolle interessante Nuancen. Also vor allem gerade am Anfang so schwächlich untertänig. Er ist so ein bisschen der Untertanencharakter, ne, der sich so gegen den, die ihm sagen, wo es lang geht, schwächlich zeigt. Ja. Bis zu dem Moment, wo sich das Blatt wendet, wo er das dann eiskalt ausnutzt. Das ist sowohl in dieser Anfangssequenz, als auch dann vor allem später, wo er ja offensichtlich mit dem CIA, FBI zusammenarbeitet und dann eigentlich nur auf die richtige Gelegenheit wartet, um die alle kalt zu machen, damit er mit seiner Truppe allein losziehen kann. Ja. Was mich an ihm gestört hat. Ich muss kurz überlegen, was mich an ihm gestört hat. Ich glaube zum einen auch, dass er mit ein Grund ist, warum das alles so sehr melodramatisch und düster wird. Weil er ist so ein sehr, wir hatten noch nie so einen ideologischen Nazi-Bösewicht. Das finde ich ja super daran. Deswegen finde ich ja, dass er der beste Bösewicht überhaupt ist, weil er wirklich was will. Und er hat ein ganz konkretes Ziel und er hat eine ganz konkrete Idee davon, was er machen will. Er will Hitler umbringen, um es besser zu machen. Ich finde das super. Mein liebster Indiana Jones Bösewicht kommt ja aus Teil 1. Es war ja einfach dieser Franzose. Ja, dieser Belloc. Und was da es vor allem ausgemacht hat, ist, dass er Charme hatte. Ja. Und ich finde, dieser Bösewicht hat keinen Charme. Er ist einfach nur unsympathisch. Und ich finde so zum Ausgleich, du musst, wenn du es lieben willst, eine Person zu hassen, ja, einen Bösewicht zu hassen, dann muss dieser Bösewicht auch irgendwas mitbringen, was ihn irgendwie auf eine schräge Art und Weise liebenswert macht. Und das hat diese Figur überhaupt nicht. Die ist einfach nur unsympathisch, unangenehm, durch und durch böse. Das ist wirklich hart zu sagen. Indiana Jones hat eigentlich keine nuancierten Bösewichte, aber eigentlich sind alle anderen Bösewichte, haben zumindest so ein bisschen nachvollziehbare, charismatischere Seiten. Die fehlen hier einfach. Ich finde, sie macht das ein bisschen wett dadurch, dass er eine gewisse Tragik mitbringt. Ja, aber diese Tragik nervt mich ja. Also das Problem ist, du kannst mir das nicht verkaufen, weil das ist das, was mich an dem Film generell stört, dieses Melodramatische. Okay. Bringt er mit, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, und das finde ich... Ich finde es schön. Ich finde es schön, alle anderen Indiana Jones Filme bringen ihren Bösewicht um, indem er an dem stirbt, was er eigentlich haben wollte. Die Bundeslade bringt alle um. Der Heilige Gral. Der Heilige Gral. Den Nazi um. Den Nazi um. Nicht den Nazi, aber den Donovan. Genau, und die Frau stirbt ja auch dann daran, weil sie da hinterher stürzt quasi. Beim Tempel des Todes hat auch der Priester diese Steine am Schluss in der Hand und verbrennt dadurch. Und hier ist es quasi auch so, aber nicht der direkte Tod. Der direkte Tod ist dann durch den Schuss von Phoebe Waller-Bridge. Aber es ist ja er scheitert an dem, was er wollte. Ja. So. Und stirbt dann an seinem Fehler, den er gemacht hat. Ja. Nämlich, dass er nicht einberechnet hat, dass Archimedes vielleicht was anderes wollte. In dem Moment, wo wir das mitbekommen, denken wir noch, dass er einfach falsch berechnet hat. Ja, es ist auch ein schöner Moment, dieser Schockmoment, das spielt Mads Mikkelsen auch gut, wenn er plötzlich sehr, sehr gut. Da unten sind die römisch, jetzt sind wir in Spoiler-Territorien. Jetzt sowieso, schon eine ganze Weile jetzt. Wir müssen irgendwann davor einen Spoiler-Alert machen. Das machen wir. Oh nein, das sind die römischen Schiffe, ich bin in der falschen Vergangenheit gelandet und diese Mischung aus Frust, Enttäuschung, Wut, Verzweiflung, das macht Mads Mikkelsen schon gut. Und die ganzen Leute, die er um sich geschart hat, die sind alle nutzlos. Absolut nutzlos. Es ist großartig, weil ihm das auch klar wird, dass er mit absolut nutzlosen Leuten da jetzt gefangen ist und keine Chance auf irgendwas hat. Ja, das stimmt. Also finde ich ganz toll das gespielt. Das ist ein guter Moment. Ich hätte einfach ein bisschen Charisma, ein bisschen irgendwas Nachvollziehbares, ein bisschen, ganz kleines Stück Empathie nur hätte ich mir gewünscht. So ist er einfach nur abscheulich. Ja. Und einfach nur abscheulichen Bösewicht, den hasse ich nicht gerne. Ich weiß nicht, natürlich hast du recht bei Belloc. Das würde ich dir auf jeden Fall geben. Belloc ist der Bessere, weil er wirklich Charme hat. Aber ansonsten hast du doch bei Indiana Jones immer so Schwarz-Weiß-Sachen. Du hast bei Indiana Jones immer keine blöde Bösewichte, keine differenzierten Charaktere. Aber sie sind charmant. Zumindest teilweise. Also du hast. Nein, Belloc ist charmant, aber die anderen doch auch nicht. Der Priester bei Indiana Jones 2 ist scheiße. Ich würde sagen, Mads Mikkelsen ist besser als der böse Todespriester in Teil 2. Aber die Reihenfolge machen wir später. Einsortierung machen wir später. Wenn ihr die anderen beiden Episoden über Indiana Jones gehört habt, dann wisst ihr, wir haben am Ende das einsortiert. Beste Artefakt, beste Indiana Jones, beste weibliche Figur und so. Das machen wir am Ende auch nochmal. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Ja. Ja, wie geht's denn weiter? Wir kommen aus dem De-Aging raus und haben den alten Typen und da hast du schon gesagt... Da haben wir schon sehr lange drüber diskutiert. Ich glaube, das Problem war... was ich ganz nett finde wieder ist so diese Zitate aus der Zeit. Der Film macht genau wie der vierte Teil uns sehr klar, in welcher Zeit wir uns befinden. Was die anderen Indiana Jones Filme eigentlich nicht gemacht haben, ne? Das hat mit dem vierten angefangen, dass Referenzen so von in die Zeit reingeworfen wurden, so popkulturelle Referenzen, damit wir ganz genau wissen, das sind jetzt die 50er, da haben wir die Halbstarken und so weiter. Ja. Und jetzt haben wir die 60er und die Hippies, Antikriegsproteste und Apollo 11 fliegt zum Mond und wir wissen genau, in welchem Jahr und an welchem Tag wir sind. Volle Kanne. Fand ich okay. Fand ich gut. Manchmal traue ich so ein bisschen diesem Unspezifischen der alten Indie-Filme hinterher, wo es einfach nur gegen die Nazis geht und du nicht wusstest, in welchem, wo bist du gerade? Amerika zu den Nazis, weil es einfach so was Universelles hatte. Aber das ist schon okay, das kann man machen. Das hat im vierten Film auch okay funktioniert. Und dann haben wir natürlich das, was den Film antreibt, nämlich diese Dynamik zwischen Phoebe Waller-Bridge und Harrison Ford, die wirklich lange in diesem Status sind, dass man das Gefühl hat, sie bleiben Kontrahenten, sie könnten fast den ganzen Film Kontrahenten bleiben. Voll. Weil sie wirklich dieses gerissene Schatzräuber-Ding die ganze Zeit knallhart durchzieht, bis zu dem Moment, wo er ihr hinterherreisen muss, wo sie immer noch dieses wirklich wichtige Artefakt ihres Vaters für 100.000 verscherbeln will. Ja. Ich find's großartig, weil sie ein starker Spiegel seiner Grabräuber-Attitüde von früher ist. Ja. Was ich ganz toll finde. Ja. Und sie hat auch den Charme vom alten Indiana Jones. Ich kann mir vorstellen, dass Phoebe Waller-Bridge, die das toll spielt, sich auch immer so ein bisschen die Attitüde abgeguckt hat, aus dem ersten Teil überlegt hat, okay, in welchen Momenten kann ich so noch ein bisschen gehässiger sein? wo muss ich brutal sein? Ja. Sie hat auch, also genau wie das, was wir am Indiana Jones aus dem ersten Teil lieben, diese Mischung aus Zynismus, Arroganz, Brutalität, aber auch Charme und Humor, das hat sie alles, ne? Weißt du, was für ein Gefühl ich habe? Wir sind 40. Es gibt Zuschauer, die sind Anfang 20 und es gibt Zuschauer, die sind älter. Aber ich glaube, die wichtigen Leute sind über 40 für diesen Film, ne? Die Leute, die früher Indiana Jones geguckt haben und es lieben gelernt haben und jetzt den Film gucken. Und ich glaube, dass dieser Film eigentlich genau unser Zielpublikum volle Kanne abholt. Wir können sowohl bei Phoebe Waller-Bridge andocken, weil sie einfach unser Alter ist. Und fast. Naja. Und sie ist noch keine 40, ne? Sie ist noch keine 40, Sie ist 1985 geboren, sie ist noch keine 40. Ich hasse sie. Also ich hasse sie. Weil sie Fleabag, weißt du, so großartig geschrieben. Und es war so, ich war so neidisch, als ich das gesehen habe. Das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens, wo ich gemerkt habe, scheiße, du hast nichts geschafft in deinem Leben. Sie ist so gut. Egal. Wir können bei ihr andocken und ich dachte bei Harrison Ford ganz oft, fuck, ich bin 40, aber ich kann mit diesem 80-jährigen Mann mitleiden. Ich kann die ganze Zeit denken, ich will morgens auch nicht raus und jetzt mache ich mir meinen Kaffee und alles tut mir weh. So sieht der aus. Ja. Und es tut mir so leid, aber ich kann es so gut nachvollziehen in manchen Momenten. Ich weiß nicht, wie dir so geht, Plor. Ich identifiziere mich mehr mit ihr. Du bist voller Leben und hast nie Probleme mit deinen Knochen. Genau, wenn sie klettert und er hinterher und sagt, ich brauche eine Pause. Dann bist du der Typ, der so hinterher und jammert und ich sage, nein, hier so hoch. Aber ist das nicht auch eine geile Szene? Fantastisch, also total witzig, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele lustige, tolle Szenen mit ihr. Ja. Phoebe Waller-Bridge kennt man vor allem als Comedian oder als Comedy-Schauspielerin, zumindest ich. Ja. Sie ist eine Action-Schauspielerin, sie hat das voll drauf. Ne? Voll, sie kann Actionfilme drehen. Und das fand ich überraschend. Wahnsinn. Also ich wusste, dass sie in diesem Film mehr macht als den Sidekick. Aber ich habe trotzdem gedacht, sie ist mehr für den Humor und und den Charme verantwortlich. Ja. Aber sie lief einige solide Action-Szenen hin. Ja, absolut. Wie Harrison Ford auch. Der springt echt live aus einem Tuk-Tuk ins nächste. Während Tuk-Tuk, dieses Tuk-Tuk. Sie schaffen das echt mit diesem kleinen Fahrzeug. Ja. Eine geile Verfolgungsjagd zu machen. Die ein bisschen zu lang ist. Die zu lang ist. Man kann auch viel drüber jammern, dass, und das ist ein Staple bei Indiana Jones, dass zu viele Action-Szenen einfach nur Verfolgungsjagden sind. Und zwar meistens entweder sie jagen einem Artefakt hinterher oder fliehen vor den bösen Burschen. Das ist hier nochmal eine Nummer härter. Hier sind eigentlich alle Action-Szenen Verfolgungsjagden, die auf der Flucht sind. Absolut. Und weißt du was? Mir aufgefallen ist jetzt beim zweiten Gucken, weil ich habe in Geständniszeit. Also dann, Johannes, um das kurz einzuschieben. Wir hatten abgemacht, wir gehen zusammen ins Kino, gucken uns den Film beide zusammen zum ersten Mal an und reden dann jetzt eine Stunde, nachdem wir im Film waren, gemeinsam darüber. Ja. Was ist passiert? Ich habe ihn jetzt mit dir zum ersten Mal gesehen. Lüg unser Publikum nicht an. Podcast-Gesetz Nummer 1, du sollst dein Publikum nicht belügen. Fuck, es tut mir so leid und ich habe die ganze Woche gelitten. Ich habe sie am Donnerstag war ich mit meiner Freundin im Kino und habe ihn gesehen. Und ich sage immer Pros before Hoes. Das Geile ist, du hast vorhin genau diesen Satz versucht zu sagen, aber du hast gesagt, Bros for Hoes. Und ich musste dich korrigieren. Du hast nicht mal diesen Satz drauf, Flo. Ach ja, nachdem du mich versetzt hast, nachdem du mich hintergangen hast. Nachdem du nicht mal in ein Indiana Jones Kostüm gekommen bist. Jetzt beleidigst du mich auch noch. Ich bin in Indiana Jones Kostüm gekommen und du in Jeans und T-Shirt. Ich bin enttäuscht. Ich bin als Bösewicht verkleidet gekommen. Mhm, du mich auch. Offensichtlich muss ja jemand die Bösewicht-Rolle übernehmen, wenn jemand anderes komplett unkritisch alles schluckt, was ihm von der Disney Company vorgeworfen wird. Okay, also, wo waren wir vorher, Flor? Wir waren bei den Action-Szenen und der Frage, sind die Action-Szenen geil? Ein bisschen zu lang teilweise, ne? Bisschen zu lang teilweise. Was alles in dem Film betrifft, alles in dem Film ist ein bisschen zu lang. Und was mir eben auffällt und was ich ganz gut finde, ist Harrison Ford mit 80, die Action-Szenen vorzusetzen, die er in den ersten drei Teilen gemacht hat, ist sinnlos. Was machen wir also? Wir setzen ihn hin zur Action-Szene. Er sitzt auf dem Pferd, ja. Er sitzt im Tuk-Tuk. Es sind ganz viele Action-Szenen, wo er einfach sitzt. Ja. Und es ist super, es weil die Action-Szenen trotzdem funktionieren. Es ist großartig. Was für eine geile Entscheidung. Es sind 3-4 große Action-Szenen wie in jedem Indiana Jones-Film. Ja. Ich fand sie durch die Bank eigentlich besser als die Action-Szenen in Teil 4, weil sie nicht ganz so drüber waren. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie mit dem Alter gespielt haben. Also natürlich sind sie drüber. Action-Szenen bei Indiana Jones sind immer drüber. Er reitet mit einem Pferd durch einen U-Bahn-Tunnel, der U-Bahn entgegen, ganz schnell aufs andere Gleis, dann reitet er von der U-Bahn weg und es ist alles drüber. Aber es ist nicht so, es ist nicht so nervig, unplausibel wie im vierten Teil. Und das ist natürlich schwer, das ist dann auch so wirklich eine Frage des persönlichen Empfindens, weil jemand anderes würde sagen, oh komm, halt die mal nebeneinander, das ist beides dasselbe, ist beides total gaga. Aber Teil 4 sieht einfach nicht so gut aus. Ja, das spielt eine große Rolle. Da sieht man ganz, ganz furchtbar das CGI drin, während man hier einfach ein realistischeres Gefühl in den Szenen. Es ist halt auch wirklich, wenn wir ihn gegen Indiana Jones 4 halten, ist es halt auch einfach 2008 CGI versus 2022 CGI und da verliert 2008 sowas von. Aber ich sag immer, man muss wissen, was man kann. Und wenn du CGI einsetzt, dann musst du genau wissen, wo sind die Grenzen dieses CGI. Dann setzt du bitte nur das ein, was du auch liefern kannst. Naja, 2008 sah das geil aus. Das ist genau wie, ich sag immer, cool. Schlechtes CGI muss einen Film nicht kaputt machen. Wenn du dir den Spider-Man von 2001 anguckst, okay. Katastrophales CGI. Ja. Richtig schlecht, das guckst du heute und du stellst einfach fest, das ist komplett überaltet, aber der Film macht trotzdem noch Spaß und das kann man, und das ist genau dasselbe, wie wenn du dir 50er, 60er Animatronics anguckst und du siehst diese Puppen, die sich bewegen und du merkst, die Bewegungen sind hölzern, vor so einer Stadtkulisse, wo du direkt siehst, dass das Miniaturen sind, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, das stimmt. Ich glaube, das können wir auch mit CGI haben, es wird leichter, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Ja. Naja, jedenfalls haben sie das hier sehr gut gelöst und ich finde nicht, dass man viel CGI sieht. Die Aale sind vielleicht ein bisschen CGI-ig. Gott sei Dank sonst Momente, wo du sagst CGI? Nö, eigentlich nicht. Die Verfolgungsjagd am Anfang auf dem Zug würde ich noch mit reinzählen. Vielleicht das Panorama, wenn sie dann durch die Zeit gereist sind und wir die Belagerung von Syrakus sehen. Das ist, vielleicht das, ja. Das ist vielleicht so ein bisschen zu viel Videospiel-Miniatur-Echtzeitstrategie von oben. Was ich schön finde, was nochmal ganz kurz die Dynamik zwischen Phoebe Waller-Bridge und Indiana Jones ausmacht. Er fragt, warum solltest du das Teil suchen, das dein Vater verrückt gemacht hat? Und sie braucht nur zu sagen, wouldn't you? Ja, das ist schön. Und es ist sofort klar. Und natürlich bedeutet das sofort, okay, das Abenteuer geht los. Ja. Yeah. Ich finde es super, weil so du nur tolle in zwei Referenz Sätzen... Auf Teil 3. Das ist halt so eine tolle Referenz auf Teil 3 auch, weil genau das macht Indiana Jones in Teil 3. Ne? Er sucht den Heiligen Gral, sein Vater ist verschollen. Und genau. Ich finde es super, ist ganz toll. Sie muss ihn nur einmal kurz anknipsen. Ja. Ich glaube, es ist auch der Moment, wo der Film angefangen hat, mir mehr Spaß zu machen. Also, wo das Geriatrische, um es ein letztes Mal zu sagen, so ein bisschen weggegangen ist und man das Gefühl hat, okay, jetzt stolpern wir auch wieder ein Abenteuer und das liegt halt an ihr, das trägt halt sie. Auch wenn wir sie sehen, dann wenn er sie konfrontiert bei dieser Versteigerung und dann ist sie da und hat dieses Ding und dann versucht sie den ganzen Raum zu dirigieren, während überall die Scheiße kocht, weil dann kommt noch ihr Ex-Lover, dieser Gangster und es ist wirklich, alle sind irgendwie gegen sie. Und es ist einer der Momente, wo sie als Schauspielerin das so gut spielt, dass ich ihr volle Kanne abnehme, dass sie den ganzen Raum dominiert. Ja, wirklich total. Gut, macht sie sehr gut. You stole stole from him, I stole from you. Yeah, that's capitalism. That's capitalism. Es ist so super. Gut. Wirklich, wirklich ja. Toll gemacht. Während ich später auf dem Boot das Gefühl habe, dass sie ein kleines bisschen zu viel draufsetzt. Als sie dieses Dynamit in der Tasche hat, um dann später das Ding in die Luft jagen zu können. Aber ist es nicht geil, wenn sie diese, du meinst, als sie diese Schrifttafel zitiert? Genau. Und als sie daraus ein Spiel macht und dann, und alle sind begeistert von ihr? Nein, ich fand's voll witzig. Ja, es ist voll witzig. Die Idee ist voll witzig auf dem Papier und sie spielt es auch ziemlich gut. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Tag war, an dem sie nicht als Schauspielerin nicht so ganz rangekommen ist an ihre Sache, aber ein kleines bisschen zu sehr draufgesetzt. Aber das ist mein krümelkackerisches Ding. An dieser Szene hat mich gestört und das ist das, was ich halt durch den Film zieht, dass wir eine Minute davor gesehen haben, wie dieser echt gute Freund von Indiana Jones einfach eiskalt ermordet wird. Ja. Und es... Und Indiana Jones thematisiert es sogar nachher nochmal, als sie dann sagt, hey, das war Spaß. Und sagt er sagt dann, mein Kumpel wurde gerade erschossen. Finde, das ist einfach keine gute Entscheidung des Films, das so zu machen. Ja, also es ist eine bewusste Entscheidung, zu sagen, Indiana Jones ist erwachsen geworden. Ja, und es funktioniert einfach nicht. Es stolpert an der Stelle und es hakt an der Stelle. Und warum, wenn du das so machst, warum gibst du gleich danach, nachdem er erschossen wurde, ihr diese wirklich lustige, charmante Szene, die ja auch lange ist? Warum? Das funktioniert nicht zusammen. Das macht es, die behaken sich, die beiden. Und es erzeugt auch keine interessante Spannung, sondern es erzeugt einfach eine Spannung, wo du das Gefühl hast, das ist schlechtes Handwerk, um es mal hart zu sagen. Das war sehr hart. Uiuiui. Okay. Schlechtes Handwerk, oh Gott, da muss ich drüber wegkommen. Okay, ich finde, dann später gibt es ja nochmal die Erinnerung an Basil, wie der etwas ältere gewordene Indiana Jones. Ja. Ne? Da bin ich überhaupt nicht mehr am CGI dran. Da finde ich das jünger gemachte Gesicht, was ja nicht ganz so jung gemacht werden musste wie das andere, überhaupt nicht auffällig. Schrecklich überflüssige Szene, tut mir leid, aber warum wurde die da reingemacht? Damit der Schauspieler Toby nochmal richtig gut spielen darf. Okay. Okay. Wirklich, wirklich ja, toll. Aber ich liebe ihn. Aber die Szene zeigt uns nichts, was wir vorher nicht durch Dialoge und Andeutungen gewusst haben. Aber Show Don't Tell. Ja, aber dann, nee, ich finde die so überflüssig, die Szene. Und ich finde es auch merkwürdig, in den Indiana Jones Film mitten rein nochmal so einen 5-Minuten-Rückblick, einfach nur um für eine Erklärung, nee, ich finde es gut. Es geht vor allem um die Beziehung natürlich dann zu ihr, zu Helena. Weil sie das Ganze beobachtet und rausfindet, was die Krux an der ganzen Geschichte ist und so. Ja, nee, ich fand die Szene, ja, nee. Ja, okay. Ja, ich verstehe es, ich verstehe. Wo er bei mir wirklich Spaß-Bonuspunkte kriegt, ist, es gibt endlich mal wieder einen geilen Dungeon mit Viechern, die drin sind. Man kann Indiana Jones durchaus vorwerfen, dass er so ein bisschen formelhaft ist. Ne? Mhm. Also alle Indiana Jones Filme, wir haben eine Verfolgungsjagd abgehakt, wir haben die Jagd nach einem Artefakt abgehakt, wir haben die Höhle und in dieser Höhle sind irgendwelche Kriechtiere. Aber da sind nicht nur Kriechtiere, da sind auch Touristen, was ich super finde. Das ist schön. Und es ist aber wirklich eine geile Höhle und es ist cool, wie sie da reinkommen und es ist cool, wie sie von diesem großen Touristenort dann durch diese kleine Öffnung und dann plötzlich in so einer richtig klassischen Indiana Jones Höhle sind, wo du nicht weißt, was als nächstes kommt. Und wo Rätsel gelöst werden müssen. Genau. Ne? Ja. Das macht Spaß. Das ist wirklich gehört zu den besten Höhlen, würde ich sagen, der Serie. Zusammen mit dem Grab in Teil 3, wo sie unter der Bibliothek in Rom dieses Grab finden von dem Kreuzritter mit der Inschrift, die sie dann abrubbeln müssen. Ja, es ist super. Sie geht erstmal auf die Tür zu, da liegt schon eine Leiche und man weiß, okay, durch diese Tür wird es nicht rausgehen. Und er löst dann das Rätsel mit Wasserverdrängung und so. Das ja, Heureka. Auf jeden Fall, das sehr viele Pluspunkte dafür. Ich fand den Tauchgang auch geil. Ich habe mich gefragt, sie haben tatsächlich noch nie Indiana Jones tauchen lassen, was total merkwürdig ist. Er ist Archäologe, er ist auf der Suche nach Artefakten. Ja. Warum haben sie den Mann noch nie unter Wasser geschickt? Es ist so naheliegend. Ja, es ist naheliegend und jetzt haben sie es endlich gemacht. Sehr gut. Und es ist schön, weil es halt mit der Technik von damals ist, mit diesen Schläuchen und dann sind sie runter und dann sagt ihr Fremdenführer, der, wie heißt der nochmal? Antonio Banderas. Genau. wie heißt der? Rinaldo sagt nochmal, okay, ich habe eine bombensichere Idee, wie wir das schaffen. Und das ist, glaube ich, kompletter Bullshit, was er da sagt. Ich glaube, das ist wirklich gefährlich, was sie da machen. Ja. So mit Druckausgleich technisch. Ich glaube, sie spielen da wirklich mit ihrer Gesundheit und wahrscheinlich auch mit ihrem Leben. Ja. Also, es ist einfach eine coole Szene. Es ist unterhaltsam. Ja, auch mit den Aalen und dann nochmal, sie sehen aus wie Schlangen und Indiana Jones. Nein, sie sehen nicht aus wie Schlangen. Das ist super Szene. Also, warum hat Indiana Jones noch nie einen Tauchgang gehabt? Jetzt hat er einen cool. Ja. Gut gemacht. Aber ich finde die Szene noch nicht, sie bleibt ein bisschen zurück hinter seinen Möglichkeiten. Ich fand die Szene dann doch ein bisschen zu chaotisch mit den Aalen und so und dass er dann da irgendwie vor sich hin schlägt einfach nur und versucht da irgendwie rauszukommen. Fand ich nicht so richtig, weiß ich nicht, dafür, es ist eine Zwischenstation gewesen, es ist klar, dass sie jetzt nicht so ein riesiges Fass aufmachen wollten, aber es ist dem nicht ganz gerecht geworden. Zum Thema Chaos, es hat mich am Anfang ein bisschen genervt, da ich das Gefühl hatte, es sind zu viele Charaktere, die rumlaufen. Vor allem dauert es ein bisschen, bis man dann versteht, dass diese Agentin, die auch hinter ihnen her ist, zusammen mit dem Nazi arbeitet. Ja. Und dann hat er ja noch seine Henchmen und dann sind die plötzlich bei ihr und dann dachte ich, okay, es sind jetzt echt ein bisschen viele Leute, hoffentlich kriegt ihr das eingefangen und kriegt das vernünftig erzählt. Und dann lösen sie es einfach, indem sie alle töten, die irgendwie im Weg sind, für eine klare Gut gegen Böse Handlung, was ich schade fand. Also nochmal, ich hätte es cool gefunden, eine dritte Partei, sie als Chefin von irgendeiner CIA-Organisation da mitlaufen zu lassen und ihr auch ein bisschen mehr Raum zu geben, weil die schien mir ein cooler Charakter. Aber dann sind es ja noch mehr Leute. Ja. Ja. Sie hätten den riesigen Typen einsparen können. Oh, der war nervig, ja. Ja. Schlechter Henchman. Ja, irgendwie. Was ich sehr gut finde, ist, dass der Junge nicht gerettet werden musste. Der hat sich selbst gerettet. Ja. Der hat diese Handschellen anbekommen, ist dann mit dem ins Wasser gefallen. Ich habe sehr mitgelitten. Auch eine geile Szene, oder? Wie er den dann da festmacht unten am Gitter und seinem Tod überlässt. Okay, das ist hart, das stimmt. Aber das ist eine Grausamkeit, die okay ist. Die so, ja, weiß ich nicht. So eine, so eine makabere Note mit ein bisschen Spaß, weil hey, er ist so der Taschendieb, er hat das mit dem Schlüssel perfekt gelöst. Ja, und dann kann er nicht schwimmen, aber er erinnert sich, wie gesagt wurde, was er machen muss zum Schwimmen. Ich mochte den Teddy. Ich mochte den die ganze Zeit, weil der irgendwie so, wie alt war der? 13, 14? Ja, der hat schon ein bisschen Bartflaum gehabt. Ja, wobei das, so 13? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann's sah nicht aus sagen. Wie sehr junger Bartflaum, so wie so. Ja, natürlich. Ich hatte das auch, ich hatte relativ früh auch so ein bisschen Schnauzer. Echt? Oh, so okay. Dünn. Ich glaube, das sah bei mir ähnlich aus, als ich so 13, 14 war, wie bei ihm. Okay. Nein, ich finde, Teddy war irgendwie ein witziger, cooler Sidekick und vor allem fand ich es halt auch schön, dass er ganz eindeutig Helenas Sidekick ist und das auch bleibt und nicht zu Indys Sidekick wird. Es gibt kaum Interaktion zwischen ihm und Indiana Jones. Ja. Wir bewegen uns Richtung Zeitreise, oder? Wir bewegen uns Richtung Zeitreise. Es gibt den Moment, wo sie dann in dieser Höhle, die sie da gefunden haben, tatsächlich einfach eine Armbanduhr bei einer Leiche finden, die Archimedes darstellen soll. Offensichtlich. Und auf diesem Sarg dann so Verzierungen, die Propeller darstellen, wo man sich schon fragt, hä, was, wieso? Also ich meine, damals gab es keine Flugzeuge in der Form, auch nicht Propelleransätze oder irgendwas. Und da kann man eigentlich schon ahnen, wo die Reise hingeht, aber man denkt da nicht wirklich drüber nach, weil natürlich eins das andere jagt und man irgendwie wieder. Und ich finde da an der Stelle, glaube ich, war das, wo es einen ganz guten Satz gab. Mads Mikkelsen fragt dann, nachdem Indiana Jones gesagt hat, wir müssen das alles aufhalten und ihr dürft das nicht machen, sagt er, for what? A world that no longer cares for men like us? Wer sind diese Männer wie uns? In der Filmlogik geht es um die klassischen Helden, die Archäologen, die auch gleichzeitig eben wie Indiana Jones die ganzen Artefakte rausholen und in entweder gewinnbringend verkaufen oder eben. Aber es geht auch um toxische Männlichkeit, glaube ich. So viel Selbstreflexion gebe ich dem Film nicht. Wirklich? Tut mir leid. Nein, überhaupt wirklich nicht. Wirklich nicht? Nein. Ich fand es einen guten Moment. Ich habe mich gefreut, dass das so ein kleines bisschen angedacht wird, wie sie ja auch Indiana Jones als Grave Robber bezeichnet, weil das einfach, das ist halt unsere Zeit. Wir gucken da auf eine bestimmte Geschichte und ich habe da zu viel einfach Bitterkeit gesehen. Also das ist ja, wie gesagt, das ist halt das, was mich bei dem Film die ganze Zeit nervt und dafür war es dann zu bitter und es hätte ja die Möglichkeit gegeben, das ironisch zu reflektieren nochmal. Da muss sie halt einen Kommentar machen. Sie ist da in dem Moment. Sie kann genau darauf hinweisen, auf diesen, aber so, wenn das so im Raum steht, da steht da einfach nur die Bitterkeit des Bösewichts. Ja, jetzt ist dem Zuschauer, musst du nicht alles vorkauen. Natürlich auch die Traurigkeit des Protagonisten widerspiegelt, Antagonist und Protagonist, aber das Klischee, nicht mehr in diese Welt zu passen, das Klischee des Actionhelden, der das Gefühl hat, nicht mehr in diese Welt zu passen, gibt's ja sehr viel und ist selten so reflektiert, dass es irgendwie in Bezug zu toxischer Männlichkeit hat. Nein, ich freue mich für dich, dass du das in dem Film lesen kannst. Danke, ich freue mich wirklich für dich, dass du das da drin sehen kannst. Danke. Was hast du denn gedacht, welche Richtung der Film dann einschlägt? Weil es ist ja ziemlich eindeutig, dass es dann irgendwie um Zeitreisen gehen muss. Was dachtest du denn, wo es hingeht? Ich dachte, es geht ins Nazi-Deutschland. Ich dachte, es geht, wir reisen nach 1944. Ich habe kurz dann nochmal überlegt, hatten wir Momente in dieser Eröffnungssequenz, wo quasi Indiana Jones wie so ein Deus Ex Machina, also der alte Indiana Jones, dem jungen Indiana Jones hilft? Nee. Hatten wir nicht, deswegen habe ich gedacht, ach schade, okay, das kann es eigentlich nicht sein. Hm. Und dann dachte ich trotzdem so, ja, es wäre eigentlich was cool, wenn Indiana Jones irgendwie in den 40ern irgendwas macht, was irgendeine Auswirkung auf diese Handlung hat. Hm, genau. Und dann, wenn sie losreisen, dann sehen wir ja, dass sie in der Römerzeit, im Zweiten Punischen Krieg landen. Hm. Und dann dachte ich nochmal, ah, okay, jetzt reisen sie vielleicht mehrmals rum. Oh, cool, machen sie was. Indiana Jones reist einmal durch alle seine alten Filme. Würde das wäre geil gewesen. Bringen. Oh mein Gott. Und dafür war es dann, ist dann erschreckend brav tatsächlich. Dafür, dass alle gesagt haben, das ist total gaga, was die am Schluss machen. Es ist erstaunlich zurückhaltend und brav. Ich finde, dass Archimedes fast schon zu viel Dignity hat für einen Indiana Jones Film. Ja. Weißt du, der ist da halt so wirklich ein ernsthafter, ernstzunehmender Typ, der gut spielt, der keine ridiculous Sätze bekommt oder so, der darf zweimal Heroika sagen und so ein bisschen gucken, aber er macht keine komischen, absurden Sachen, sondern er hat halt Würde. Richtig, ne? Also ich habe keine Ahnung, was er redet. Er hat Würde, ja. Findest du, er hat mehr Würde als der alte Tempelritter bei Indiana Jones 3? Ja, wesentlich. Ich weiß. Der alte Tempelritter ist völlig absurd und ist weiß angemalt und macht eine pathetische Rede, die keiner abkauft. Archimedes in seiner Tunika, der dein Zeug zusammensucht und dahin rennt. Ich weiß ja nicht. Also das ist ja auch drüber, ne? Also das ist ja kein historisch-realistisches Abbild, was wir hier sehen. Also beim besten Willen nicht. Ich bin kein Althistoriker, aber nein. Das, was wir da sehen, ist nicht realistisch. Naja. Ich habe mich gefreut. Ich fand's gut, der Schauspieler war gut. Weißt du was, ich fand das total geil. Ich fand die Zeitreise voll witzig. Ich fand die auch total schön. Super unterhaltsam. Und natürlich ist das komplett drüber, aber das hatten wir schon beim vierten Teil. Voll. Die Leute regen sich darüber auf, dass Indiana Jones komplett gaga ist, aber hey, wir kommen von einer Serie, wo die Bundeslade den Menschen das Gesicht verbrennt und wo der Heilige Gral den Vater vorm sicheren Tod rettet. Ja. Und wo Leute mit einem Schlauchboot aus einem Helikopter fallen und nicht sterben. Und dann noch ein Wasserfall und noch ein Wasserfall. Also ich meine, Indiana Jones ist einfach albern. Und es ist okay, er kann eine Zeitreise machen. Ich fand's witzig. Mhm. Ich hatte mehr Probleme mit dem Ende im vierten Teil. Ich fand das Ende hier, warum auch immer, unterhaltsam, irgendwie stringent. Ich war froh, dass es nicht zu drüber war. Mhm. Ich habe was Irreres erwartet. Alle haben gesagt, dass das Ende so irre ist. Ja. Und dafür, und er gehört zum Spektrum der Filme, die Zeitreise logisch hinkriegen, indem sie einfach sagen, alles ist determiniert. Er hat ein logisches Zeitreisekonzept. Aber er hat auch ein Bootstrap-Paradoxon unter Umständen aufgemacht. Und zwar? Dass Archimedes das Teil, was er gebaut hat, dann wieder sieht, einmal in den Händen hält und versteht, dass es funktioniert, bedeutet, dass er es dann auch wiederum auf eine bestimmte Art und Weise baut. Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber das ist ja kein Paradoxon, sondern eine Tautologie. Wo ist der Anfang dieser Zeitschleife? Aus dem Nichts entstanden. So funktionieren diese Zeitschleifen. Aber das ist ein Bootstrap-Paradoxon. Wo ist der Anfang? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das akzeptiere ich total. Also, wenn ich mir überlege, was Zurück in die Zukunft und so weiter mit dem Thema Zeitreisen macht, ich bin immer froh über Filme, die das so machen, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie du Zeitreisen einigermaßen logisch erzählen kannst. Aber natürlich, hast schon recht. Ich fand das unterhaltsam am Ende. Ich fand dann, es ist auch genau das Ende, das Albern am Ende fühlt sich auch nicht so in die Länge gezogen an, sondern es geht dann doch relativ rough Richtung Bösewicht stirbt, es gibt keine großen Überraschungen mehr. Ja. Und deswegen war ich damit vollkommen zufrieden. Yes! Okay, ja, also ich fand's auch total gut. Ich habe mich total unterhalten gefühlt. Suspension of Disbelief funktioniert ganz wunderbar, aber vielleicht bin ich auch ein einfaches Gemüt. Also ich bin total glücklich damit und freue mich auch. Wie findest du, dass Indiana Jones gerne dort gestorben wäre? Und oh, ich bin so froh, dass ich ihn nicht kappen lassen. Ich bin so dankbar, dass Phoebe Waller-Bridge ihm auf die Fresse haut und ihn mitnimmt. Wirklich. Nee, das wäre total bescheuert gewesen. Aber er hatte einen eigenen Willen, Plor. Er wollte dort bleiben und dort sterben. Ich hätte das im Film auch nicht erzählt. Ich hätte das ihn nicht. Ich fand es doof, dass sie das erzählt haben. Ja. Okay. Und sie rettet es, indem sie sagt: Nee, Leute, so enden wir diese Reihe nicht. Ja. Nee, aber es ist logisch, dass er das einmal äußert, den Wunsch. Nein. Es ist total logisch. Ach komm, Indiana Jones muss nicht logisch sein. Besser wäre es für die Handlung gewesen, wenn er es nicht geäußert hätte. Aber es war auch nicht so schlimm. Was ich schön fand an diesem Moment, wo er das sagt, ich möchte hier bleiben, ist, dass man ihm volle Kanne abnimmt, als Schauspieler, einfach gut gespielt, diesen Moment von, Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin angeschossen worden, ich bin überall durch die Gegend geschleppt worden, ich habe Verfolgungsjagden hinter mir, ich bin in diesem Flugzeug hin und her geworfen worden von Leuten und von Turbulenzen. Ich kann einfach nicht mehr. Leute, lasst mich einfach hier in Ruhe sterben. Ich will nicht mehr. Das habe ich darin gesehen und ich fand es großartig gespielt. Ganz toll. Ja. Weil ich da voll mitgehe mit ihm. Ich voll mitfühle und das Gefühl habe, lasst uns den alten Mann mal in Ruhe. Es gehört für mich so ein bisschen dieses Paket Szenen, die den Film unnötig in die Länge gezogen haben. Genauso wie diese Erinnerung an, diese nochmalige Erinnerung daran, wie er bei seinem Freund Basil ist und ihm das Ding wegnimmt. Ja. Das sind einfach so Sachen, hätte man das alles weggenommen, hätte der Film ein bisschen komprimierter, ein bisschen runder, kompakter gewirkt. Okay. Na gut. Wie findest du überhaupt das Artefakt, der Antikythera? Was ist das für dich? Der Film, es ist das erste Mal, dass ein Indiana Jones Film seinem Artefakt ein bisschen mehr Gewicht gibt als einen bloßen MacGuffin. Ein bisschen mehr Relevanz für die Handlung, ein bisschen mehr Relevanz für das Geschehen, und das ist grundsätzlich gut. Das ist, weil wir sind oft genug MacGuffins hinterhergerannt, die keine Relevanz hatten. Deswegen ist das, finde ich das cool. Und es ist natürlich schön, dass sie nicht das Christliche nehmen, aber auch nicht sowas total Exotisiertes, sondern dass sie in die Wissenschaftsgeschichte reingreifen. Das ist auch das erste Mal. Sonst sind es immer sakrale Artefakte. Jetzt haben sie mal ein bisschen mehr Wissenschaft drin. Also insofern ist ein cooles Artefakt. Ich finde es total schön, weil auch die Antikythera an sich, also Antikythera ist eine Insel, vor dessen Ufern man ein untergegangenes Schiff gefunden hat, auf der tatsächlich so ein Teil gefunden wurde. Was erstmal so ein bisschen so, naja gut, okay, das ist halt sehr verrostet und also es ist nicht mehr erkennbar, was es mal war. Wir tun es mal zu den ganzen anderen Sachen, die da waren. Und dann haben sie sich damit irgendwann mal länger beschäftigt und festgestellt, dass das halt einfach... Also es kam irgendwann zu dem Punkt, wo Wissenschaftler gesagt haben, das ist der erste Computer der Welt. Was ich eine krasse Aussage finde. Und vielleicht ein bisschen überinterpretiert. Es ist natürlich ein manueller Computer, weil du Einstellungen selbst vornehmen musst und das Ganze dann an der Mechanik lostritt. Aber du kannst damit einen Haufen Zeug machen. Für die Zeit damals, es wurde vorher, bevor das Ding genauer untersucht wurde, und das war erst in den 70ern, wurde eigentlich gesagt, dass zu Archimedes-Zeiten und kurz danach einfach noch nicht so ein großes, hohes Level an mechanischer Rechnung möglich war von Dingen. Konnten damit Planetenkonstellationen errechnet werden, Tagesabläufe, wo Sonne, wo Mond und so weiter, wo Sterne sind. Es wurde echt viel damit mit diesem einzelnen Gerät gemacht. Und du hattest dann irgendwie so eine Handkurbel, das hat den Mechanismus angetrieben und dann konntest du verschiedene Sachen einstellen mit solchen Zeigern. Und das ist schon echt krass, ein Haufen Zahnräder, die das irgendwie hinkriegen. Ja. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Lest euch den Wikipedia-Artikel durch zur Antikythera. Ich finde es ganz, ganz toll. Ja. Und ich finde es toll, dass sie das rausgegraben haben und nicht wieder die Bundeslade, was so das To-Go-Ding überhaupt ist. Nicht schon wieder eine christliche Ikone, ne? Ja, genau. Und super. Das macht bei mir wieder das Gefühl, was ich als Kind bei Indiana Jones hatte. So dieses Gefühl von, oh, ich will unbedingt Archäologe werden. Ich will das Artefakt in den Händen halten und rumprobieren damit. Genau, ich will rausfinden, was die da gemacht haben und was das sollte und wie geil dieser Archimedes war, der das Ganze mitentwickelt hat. Der hat das zwar nicht gebaut tatsächlich, weil das auch damals ganz wenig gebaut wurde, sondern es war eine sehr theoretische Wissenschaft. Philosophie und Mathematik und so weiter wurde nicht sehr viel in tatsächliche Artefakte umgesetzt. Aber später hat das mal jemand gebaut, wofür Archimedes den Grundstein gelegt hat, was ich ganz, ganz toll interessant finde. Klingt fast so, als könnten wir anfangen einzuordnen, oder? Ich glaube auch. Wir haben ja so verschiedene Listen gehabt. Ja. Was waren das für Listen? Wollen wir das mal ganz kurz raussuchen? Also, dann sind wir ja bei den Artefakten. Wir haben damals eine Liste gemacht mit den besten Artefakten. Wie war deine Liste erstmal? Ich hatte, mein liebstes Artefakt war die Bundeslade. Mhm. Und auf dem letzten Platz hatte ich den Kristallschädel. Ah, ja. Und ich glaube, ja, weißt du was? Ich ordne das mal auf Platz 1 ein. Das ist das beste Artefakt, das jemals in einem Indie-Film stattgefunden hat. Yes! Ich hatte auf meinem ersten Platz hatte ich eigentlich den Heiligen Gral und auf dem letzten Platz auch der Kristallschädel. Ne? Da waren wir uns ziemlich einig. Mhm. Und ich würde es auch, absolut. Nummer 1 ist die Antiquitäre, weil ich die wahnsinnig spannend und interessant finde und nicht so gähnend langweilig wie die christlichen Artefakte. Die Vorhaut Christi wäre es noch gewesen vielleicht, aber... Also jetzt haben wir die Artefakte abgehandelt. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir hatten ein paar Listen gemacht. Werdet ihr gleich sehen, was so zum Indiana Jones Film klassisch dazugehört. Und eins, was diesmal nicht vorkommt, war die Love Interest. Wir haben einen Indiana Jones Film ohne Love Interest, was erfrischend ist. Ja, ich fand's total erfrischend. Ich fand's super. Ich fand's ganz toll, dass am Ende Marion wiederkommt. Ich mochte das. Ich fand. Ich hab geweint, Plor. Du hast geweint. Ich hab geweint. Ich mochte das Ende nicht. Das war mir zu drauf gepfropft. Aber ich find's schön, dass der Film keinen Love Interest hat. Ja. Und ich find's schön, dass sie auch, was halt auch so nahe gelegen hätte, dass sie Helena keine Love Interest zur Seite stellen. Fand ich auch gut, weil es wird zu oft gemacht in Filmen, dass irgendwie das so eine Love Interest gibt, die dann so mit stolpert. Sie eine Love Interest hat, die ihn umbringen will, die sie umbringen will. Diese Love Interest wird sehr schnell ausgeschaltet. Moment, töten sie den? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Nee, das Auto explodiert dann von dem, ne? Ah, ja, stimmt. Aber das war's auch. Und sie flirtet ja einmal mit diesem Typen auf dem Schiff, wo sie sagt, lecker. Ja, genau. Ja. You go, girl. Oh, okay. Also Love Interest brauchen wir nicht. Sidekick. Sie ist kein Sidekick. Wenn sie ein Sidekick ist, dann ist sie auf Platz 1. Aber sie ist kein Sidekick. Das wird ihr nicht gerecht. Nein. Am ehesten hat dieser Film dann als Sidekick den Basil, aber der ist ja auch nicht dabei. Nee, Basil ist nicht bei dem Abenteuer. Und dann dabei. Ist Teddy am ehesten der Sidekick. Aber es ist nicht Indies Sidekick. Es ist nicht Indies Sidekick. Vielleicht ist es auch ein Film ohne Sidekick. Vielleicht haben wir hier auch zwei Stärken des Films, dass er keinen richtigen Indie Sidekick hat. Und beziehungsweise, dass das, was eigentlich ein Sidekick wäre, zu einer richtigen Rolle wird. Ja. Und dass er keine Love Interest hat. Es ist beides, würde ich beides als Stärke verbuchen, auch wenn wir es jetzt nicht einordnen können dann. Ja, kann sein. Die Bösewichte. Ich hatte auf Platz 1 den Belloc damals und auf dem letzten Platz den Molaram, den düsteren Priester aus. Da waren wir uns sehr einig. Ich hatte auch den bösen Priester auf dem 6. Platz. Und wir hatten mehrere, wir hatten sehr viele Bösewichte. Du hattest Elsa, glaube ich, auf Platz 1. Ich hatte Elsa auf Platz 1. Was ich gerade nochmal hinterfrage, Moment. Weil das Ding ist, ich finde, dass Mads Mikkelsen besser ist als Elsa, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich besser ist als Belloc. Was merkwürdig ist. Weil Elsa besser als Belloc ist. Wer erschießt hier wen? Ich habe keine Ahnung. Ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Aber ich finde, Mads Mikkelsen ist fast der beste Bösewicht der ganzen Reihe. Ich finde, er verliert eindeutig gegen alle Bösewichte, was Charisma betrifft. Und was? Er schlägt den Molaram. Okay. Aber auch nur ganz knapp. Und er schlägt den Donovan, weil Donovan halt fast nicht vorkommt. Und dann würde ich ihn irgendwo so im unteren Mittelfeld einordnen. Ich finde Irina Spalko aus dem vierten Teil besser. Ich finde Elsa aus dem dritten Teil besser. Ich finde Arnold Tod aus dem ersten Teil besser. Ich finde Belloc natürlich am besten. Und das sind alles keine besonders guten Bösewichte. Ich finde, er führt die Tradition fort, dass Indiana Jones keine geilen Bösewichte hat. Was für eine schöne Tradition. Ja, ne? Und Mads Mikkelsen ist ein toller Schauspieler, den mag ich total, der spielt wirklich gut, aber die Rolle das ist mir zu flach, zu billig und zu sehr draufgedrückte Melodramatik. Okay. Ja, also ich verstehe total, dass du siehst, dass er nicht so viele Ecken und Kanten, sondern einfach ein ganz klarer Bösewicht ist. Das fehlt mir auch so ein bisschen, diese... Aber Indiana Jones ist nicht berühmt dafür, dass er besonders viele Grautöne zwischendurch hätte. Wir haben den Indie, also Indiana Jones selbst von Worst to Best, und wir haben beide mit Tränen in den Augen festgestellt, dass der Indiana Jones aus dem dritten Teil eigentlich der schwächste ist, also der Charakter, und der aus dem ersten Teil der beste. Ja. Da waren wir uns wirklich einig. Ich glaube, wir hatten nur so einen Switch dann auf den mittleren Plätzen zwischen 4 und 2. Ich fand den aus dem zweiten ein bisschen besser als den aus dem vierten. Wo würdest du den denn einordnen, unseren fünften Indiana Jones? Außer Konkurrenz. Er ist ja kein Indie. klassischerweise. Er ist ja retired. Ja, naja, nein, er ist ja schon wieder Indie dann. Moment, also. Nachdem er von Helena einmal angeknipst wird mit dem Satz "Wouldn't you", ist er dann schon wieder Indiana Jones. Insofern würde ich dann vielleicht ab da an das Ganze nehmen. Und dann ist er wahrscheinlich... Ah, fuck, ist das schwer. Sag es. Letzter Platz. Es tut mir leid, aber letzter Platz. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich mag den Film zu sehr. Ich weiß, deswegen kämpfst du ja mit dir. Aber unabhängig davon, wie du den Film mochtest, wir sind ja gleich bei der Filmliste. Mir hat es damals auch wehgetan, den dritten auf den letzten Platz zu setzen, weil ich der dritte Film ist mein Liebster, Indiana Jones, das hat sich auch mit diesem Film nicht geändert. Es ist einfach der schwächste Charakter, Indiana Jones, weil, in meinen Augen, weil er eben diese Melodramatik mitkriegt, weil er dieses Düstere mitkriegt, weil er diesen Frust und diese Verbitterung mitkriegt, die einfach nicht gut zu ihm passt. Ich will Spaß haben. Weißt du, ich will Indiana Jones nicht dabei zusehen, wie er in der Ecke sitzt und Radiohead hört. Das ist nicht Indiana Jones. Er hätte nicht Radiohead hören können. Er hätte David Bowie hören können. Stimmt, David Bowie läuft auch, ne? Einmal kurz im Hintergrund. Ich fand's sehr schön. Ich würde ihn... Moment, lass mich kurz überlegen. Ich habe auf meinen letzten Platz damals die 3 gesetzt, weil er langweilig war einigermaßen. Ach fuck, er muss auf Platz letzten Platz. Scheiße, es geht nicht. Mann, oh nö. Komm, wir kommen ja noch zu den Filmen. Alles wird gut. Ja, okay. Also, ja, du hast recht. Letzter Platz. Wie sieht's denn mit den Filmen aus? Also, du hast das letzte Mal welche Sortierung gehabt? From worst to best. Ja. Den vierten fand ich am schlechtesten. Mhm. Dann den zweiten. Mhm. Dann den ersten. Und am besten fand ich den dritten Film. Ich glaube, eine sehr klassische Reihung. Ich glaube, das würden sehr viele unterstreichen. Also, ich fand den zweiten am schlechtesten. Ja. Bleibt dort. Auf jeden Fall bleibt er dort. Der vierte ist auf Platz 3 gewesen. Warum war der auf Platz 3? Nein, die waren sehr nah aneinander. Der erste war auf Platz 2. Zu Recht, weil er einfach der krasse, archetypische Indie ist. Und der dritte war einfach geil, weil das mit dem Vater so gut war. Dieser Film, den wir jetzt gesehen haben, sortiert sich auf Platz 3 ein. Scheiße, Flo, du hast recht. Okay, aber für dich auch. Nee. Also ich... Nein! Ich find den zweiten besser. Ich finde den zweiten besser, weil er einfach mehr Spaß bringt. Boah, du Rassist! Du scheiß fucking Sexist und Rassist. Also, dieser Film hat wirklich einige Elemente, die ihn richtig gut machen, die wirklich unterhaltsam sind. Also vor allem ihre Rolle und das Artefakt und einige der Action-Szenen. Also er ist definitiv besser als der vierte. Ein gutes Stück besser als der vierte. Okay. Vielleicht ist es ein Tie mit dem zweiten. Sie sind so unterschiedlich. Sie stehen beide für eine gewisse Silliness bei Indiana Jones, ja, die sowohl gute als auch schlechte Seiten hat. Und wenn ich drüber nachdenke, ist es gar nicht so leicht, weil, also, dass dieser Film oft diesen Grauschleier hat und so düster und erwachsen sein will, das hat mich wirklich gestört. Mm. Was schade ist, weil der so viele tolle Momente hat und wirklich so viele tolle Elemente. Also, um es vielleicht nochmal zu sagen, weil ich habe sehr viel gelästert jetzt über den Film. Ja. Ich finde sie voll geil. Sie macht so viel. Mm. Ich finde die Action-Szenen wirklich super. Ich finde das Pacing, vor allem im Vergleich zu Teil 4 und auch im Vergleich zu Teil 2. Ja. Das Pacing ist viel besser. Der Film schafft es, ein Tempo zu halten. Wie das letzte Mal hat der dritte Teil das so gut geschafft. Beziehungsweise, ich würde sogar sagen, das Pacing ist das Beste neben dem dritten Teil. Ja. Besseres, ja, Pacing als im ersten Teil. Siehst du? Das macht ganz viel aus. Und das ist das Wichtigste bei einem Indiana Jones Film, dass das Pacing stimmt. Das ist das, ja, Allerwichtigste. Die Atmosphäre Vielen stimmt Dank, auch an ganz vielen also Stellen. Also auf Platz 2. Aber echt... Und unser James Mangold hätte ein bisschen mehr Fröhlichmacher schlucken sollen, als er diesen Film inszeniert hat. Das hätte dem Film gut getan. Und wahrscheinlich hätte David Koepp, als er das Drehbuch geschrieben hat, auch ein paar mehr lustig und muntermacher schlucken sollen. Hm. Es ist eine zu getragene Stimmung. Und das macht mir teilweise wirklich den Spaß kaputt. Ja, scheiß drauf, ich ordne ihn auf Platz 3 neben dem zweiten Teil ein. Okay, Okay, und ich mag den, ich mag den zweiten Teil und ich mochte auch diesen Film. Der zweite Teil ist so furchtbar rassistisch und sexistisch. Ich ist hab er. Den nicht mehr, ich absolut. Konnte ihn einfach nicht richtig genießen. Aber der zweite Teil, der steht offen zu dem Rassismus, den wir in allen Indiana Jones Filmen haben, auch in diesem hier. Also, weißt du, das ist vielleicht das, was für mich den zweiten Teil so ein bisschen rettet, dass der so drüber ist, dass der fast schon eine Karikatur ist auf diese kolonialistische Momente vom und dieser Film hat das auch. Du kannst nicht über den Rassismus des zweiten Indiana Jones Films Jammans, ohne den Rassismus dieses Films anzuerkennen. Der ganzen Reihe halt. Genau. Ich meine, es ist Exotismus und Rassismus in, ja, das sind halt auch, muss man sagen, eine bestimmte Generation, die diesen Film gemacht hat und aber wenn sie auf dem Weg so viele Nazis verprügeln, ist es okay. Du meinst es gleich ein bisschen aus, ja? Okay. Harrison Ford wurde im Interview gefragt, wie das denn ist mit Gewalt und so und irgendwie sagt er, na klar, verhaut man Nazis, was macht man sonst? Ja, was sonst, ja. Okay, ich habe ein, zwei Fragen. Ist der Film noch so palpig, wie die ersten drei angedacht waren? Der vierte ist ja vielleicht auch schon nicht mehr ganz so palpig. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ist dieser Film in der Tradition dieser alten Pulp-Abenteuerfilme, die eigentlich mal der Ausschlaggeber war für überhaupt diese Reihe? In seinen besten Momenten ja und in seinen schlechtesten Momenten halt nicht. Und in seinen schlechtesten Momenten noch weniger als der vierte Teil. Okay, das war sehr generell. Hast du das genauer? Naja, also, pass auf. Alles, was tragische Backstory ist, ist nicht palpig leider. Ist plumpe Hollywood-Tragik, Melodramatik. Das stimmt wohl. Was wirklich schön palpig ist, ist dieses ganze Griechenland-Ding. Beziehungsweise dieses ganze antike Ding. Ja. Wie diese Schlacht dargestellt wird, wie die Römer da rumlaufen mit den Uniformen, das ist einfach Trash und es ist toll. Ja. Was palpig ist, sind auf jeden Fall die Höhlenerkundungen. Mhm. Die haben diesen Pulp-Charme, die vielen unplausiblen Momente. Mhm. Ja, er hat auf jeden Fall viele Pulp-Momente. Ja. Ich glaube, dass das einer der großen Gründe ist, warum viele Leute damit nicht mehr viel anfangen können. Weil es zu wenig Pulp ist? Es ist zu wenig Pulp. Und das liegt für mich auch mit an der Technik. Man muss sagen, dass der erste Film ja nicht das allergrößte Budget hatte. Mhm. Und der hat den Style festgelegt. Der Style wurde groß, ganz groß, wegen des Budgets festgelegt. Ja. Wir haben nicht das Budget, wahnsinnig großen Aufwand zu betreiben, das auszuleuchten. Und das war auch das Problem von Pulp früher. Du hast eine große Lichtquelle, die herhalten muss, um das alles irgendwie hinzukriegen. Und dieser Film hier ist leider einfach an vielen Stellen zu gut ausgeleuchtet. Das ist vor allem zu teuer an vielen Stellen, ne? Ist einfach, ja genau, ist sie haben einfach knapp, zu viel Geld gehabt. Der ist fast in der Top 10 gelandet bei den teuersten Filmen, die je gemacht wurden. Also davor sind die neuen Star Wars Filme und die Avengers Filme, genau. Avatar 2 und Jurassic World und Pirates of the Caribbean und das war's. Ja. Der ist richtig teuer, 250 bis 300 Millionen, ne? 300 Millionen sagt man so. Also das ist, glaube ich, einer der großen Probleme und ich glaube, dass ganz viele Leute an der Fehlerhaftigkeit von Indiana Jones hängen, ich auch, an diesem unperfekten Charakter, an diesem Typen, der einfach viele Fehler macht, auch zwischendurch und einfach dadurch eine Identifikationsfigur wird. Und der alte Indiana Jones hat vielleicht einfach ein kleines bisschen zu viel Erfahrung, zu viel Wissen im Hintergrund, zu viel Erfahrung und dadurch eben nicht so viele Fehler. Es gibt nicht mehr so viel Indiana Jones Slapstick und ich überlege gerade, ob Phoebe Waller-Bridge große Slapstick-Momente hat, aber eher nicht. Dafür hat sie die Sachen zu viel im Griff. Mhm. Und ja, und Indiana Jones stolpert auf jeden Fall weniger als in Filmen davor. Ja, das heißt, er ist auch nicht mehr ganz so charmant dadurch. Ja. Und das ist halt einer der weiteren großen Probleme, glaube ich. Es gab Steven Spielbergs Tipp an Mangold, dass Indie im Grunde ein zweistündiger Trailer ist. Dass eins das andere jagt, dass man keine Zeit hat. In einem Trailer hat man keine Zeit, wirklich Story zu erzählen, sondern man muss das Best-of zusammencutten. Und so soll der Film funktionieren. Das war seine Idee davon, wie Indiana Jones funktioniert. Was für ein grandioser Tipp, was für ein schrecklicher Tipp. Es ist beides, oder? Ich gucke gerade nochmal auf die Filmografie von James Mangold. Und wenn ich mir anschaue, was für Filme er inszeniert hat, da zeigt sich auch schon so ein bisschen, was mich an diesem Film stört. Nämlich dieses... James Mangold hat einige von diesen Filmen inszeniert, die ich gerade genannt habe, die gesagt haben, hey, wir sind jetzt 2010er. Es ist cool, Actionfilme komplett in Grau zu halten und alles ist düster und alles ist dunkel und grau und farblos und es gibt keine Hoffnung mehr. Der hat Wolverine gemacht, 2013. Ja, ja. Aber ich fand ihn gar nicht so farblos, den Film jetzt. Ich weiß gar nicht, was du so richtig hast. Doch. Also im Vergleich zu den alten Indiana Jones Filmen im wahrsten Sinne des Wortes ist die Color Correction nicht so bunt. Aber auch was den Ton betrifft, dieses Gefühl, dass alles noch einmal durch so eine Suppe gezogen wurde, die irgendwie eine Schwere gibt. Und ein bisschen weniger Hoffnung, ein bisschen mehr Bitterkeit. Ja. Ich hab ja so Kritiken vorsichtig überflogen, um nicht gespoilert zu werden. Ich habe das Gefühl, das hat auch keiner so richtig gesagt, dass das Problem ist. Alle haben gesagt, er ist zu bekloppt. Und das finde ich nicht. Ich finde, er ist zu düster. Okay. Das haben ja alle zum zweiten Teil gesagt. Und da fand ich es auch nicht so schlimm, dass das düster ist. Ich fand es ja eher andere Probleme. Ja, der zweite war auch nicht düster, der zweite war auch bekloppt. Ja. Naja. Okay. Das waren die wichtigen Fragen, die ich hatte. Ansonsten würde ich gerne einmal kurz einen 91-jährigen Musiker Williams nach vorne stellen. Oder 91, oder? Ich glaube, er ist wirklich sehr, sehr alt und er hat es geschafft, einen perfekten Score hinzulegen. Ja. Ich finde die Musik so gut gemacht. John Williams, der ganz, ganz toll. Seit Jahrzehnten fantastische Filmmusik macht und immer wieder ein Ereignis ist und der es einfach drauf hat. Also der Film, ich kann jetzt gar nicht so, es hat mir eine Nummer zu lange gedauert, bis das Indiana Jones Theme zum ersten Mal gespielt wurde. Aber das ist nitpicking. John Williams liefert wieder total ab und genau, 91. Und ich meine, man kann gar nicht, es gibt so viel, was man aufzählen müsste, wenn man sagen würde, was an John Williams großartig ist. Indiana Jones gehört wahrscheinlich zu seinen besten Arbeiten. Und natürlich total ikonisches Main-Theme. Jeder kennt es, jeder kann es mit so einem, wir lieben es alle. Ja. Ihr werdet es gleich auch nochmal hören von Johannes auf der Ukulele. Ja, oh Gott. Ja. Ja, verbleiben wir mit einer Empfehlung. Guckt euch den Film an, er ist sehenswert. Absolut sehenswert. Ich verstehe ganz, ganz, ganz viele Kritiken nicht da draußen, die ich total dämlich finde. Ich würde wahnsinnig gerne unsere Episode einfach schaut's euch an nennen oder sowas. Es ist wirklich toll. Ich finde es wirklich, macht einfach Spaß, wie ein Indie-Film Spaß machen soll. Natürlich gibt es hier und da Probleme und man hat vielleicht nicht ganz, ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht nicht so ganz einverstanden ist wie du jetzt, damit, dass man die Figur so runterrockt, die dann als 80-Jähriger keinen Spaß mehr im Leben hat. Aber das ist das Leben. Manchmal kommst du in solche Situationen und das Problem ist, dass man einer Figur Gewicht geben will, die sie nicht tragen kann. Ah, doch, das kriegt er hin. Und dass man einem Film Gewicht geben will, das er nicht tragen kann. Nein. Die holen ihn ja hoch. Die holen ihn ja wirklich hoch und er macht das Abenteuer mit und er freut sich auch über das Abenteuer und er kommt da lebendig wieder raus. Steile These, Hollywood wäre ein viel besserer Ort, wenn es weniger Hintergrundgeschichten gäbe. What? Okay. Vielleicht, also, wir wollen, dass unsere Charaktere vielleicht ein bisschen weniger Drama erlebt haben. Es müssen nicht immer die Eltern gestorben sein. Man kann oder die Kinder und man muss nicht immer für einen Autounfall verantwortlich sein, bei dem die Schwiegereltern gestorben sind und weil man vergessen hat, den Gurt anzumachen. Manchmal reicht es auch einfach, dem Charakter ein bisschen Raum zu geben für eine plausible Hintergrundgeschichte und nicht für das fette Drama. Aber da gebe ich dir natürlich recht. Wenn du schon eine Hintergrundgeschichte gibst, die irgendwie dramatisch ist, dann muss die auch plausibel und Zeit bekommen zum Entwickeln. Wenn man das nur einmal in einem Monolog abhandelt, naja. Aber ich finde nach wie vor Harrison Ford seine beste Schauspielarbeit dieser Serie. Vielleicht. Oh nein, das ist das Schlimmste, was du sagen kannst. Achselzuckend. Vielleicht. Oh Gott. Flor, du enttäuschst mich. Wieder einmal gehe ich enttäuscht aus einer Episode raus. Johannes, vielen Dank, dass du diesen Film nur mit mir geguckt hast. Ohne ihn vorher mit jemand anderem zu gucken. Tut mir so leid, Flor. Es tut mir wirklich. Vielen Dank, dass wir jungfräulich zusammen ins Kino gehen konnten. Unbesudelt. Aber dadurch, dass ich ihn schon vorher gesehen habe, konnte ich mir sehr viele Gedanken machen, sonst wäre das nämlich eine Episode gewesen, die nach 10 Minuten fertig gewesen wäre. Weil du gesagt hättest, ich weiß es nicht genau. Hast du dir den Film schön gesoffen? Ist es das? Was? Reden wir darüber. Habe ich mir den Film schön gesoffen? Ja. Ich habe ihn schön recherchiert. Ah, okay. Das Recherchieren ist des Kritikers schön saufen. Ja, genau. Leute, wenn ihr wissen wollt, worüber wir nächste Woche reden, bleibt dran. Mhm. Gibt's nach dem letzten Mal schon John Williams, wundervoller John Williams, wundervoll gespielt von Johannes Franke auf der Ukulele. Und ja, ansonsten, ich danke fürs Zuhören, eine schöne Woche. Mhm. Bleibt uns gewogen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn genießt es wieder heißt. Das Leben. ja, werdet gut 80 oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der Film ist viel besser, als alle sagen. Och Mann, warum, Plor, warum? Ich hatte gehofft, dass wir jetzt einfach zusammen den Film abfeiern. So, jetzt haben wir uns durch drei Indiana Jones Filme gekämpft. Oh, ich danke dir, Plor, dass du dieses Abenteuer mit mir mitgemacht hast. Das war voll schön. Das hat echt Spaß gemacht. Wenn ich mit jemandem dieses Abenteuer machen will, dann mit dir. Vor allem in deinem tollen Indiana Jones Outfit. Das haben wir noch gar nicht gelobt. Also, stimmt. Johannes war für den Knüllbesuch heute als Indie verkleidet. Der hat wirklich eine Cosplay daraus gemacht. Und es sah einfach geil aus. Ich war komplett underdressed. Ja. Wenn man overdressed ist, sind alle anderen einfach underdressed und das war's. Nächste Woche gibt's nochmal einen Film von dir, ne? Oh ja, stimmt. Was gibt es denn? Ich möchte gerne mit dir einen Film gucken, der vor vielen, vielen Jahren über meinen Weg gelaufen ist und ich seitdem nicht mehr reingeschaut habe, aber das immer irgendwie spannend fand, weil ich auch grob in dem Rahmen zu tun habe, nämlich so ein bisschen Sideshow-mäßig und zirkusmäßig. Aber ein sehr alter Film, sehr Johannes-typisch, ein alter Film, Freaks. Oh, cool, ja. Also ich habe ihn natürlich gesehen er wird oft so in den besten Listen genannt, die wichtigsten Horrorfilme vor 1950. Und dass es ein Horrorfilm ist, darüber müssen wir dann auf jeden Fall mal reden. Auf jeden Fall, weil ich finde das auch, das ist zumindest eine diskutable Einordnung. Ja. Ja, ich freue mich sehr drauf. Toll. Also, du weißt, ich stehe auf Filmklassiker. Ja, und ich stehe darauf, dass ich dir Filme empfehle, die du noch nicht gesehen hast. Fuck, warum hast du den schon gesehen? Wir reisen wieder in die Vergangenheit. Nachdem wir jetzt die 80er nochmal ordentlich abgehandelt haben und 2023 gelandet sind, wird es Zeit, dass wir 100 Jahre in die Vergangenheit springen. Yay! Nächste Woche gibt es Freaks von Todd Browning aus dem Jahr 1932. Als ob du das nicht schnell gegoogelt hättest. Okay. Ich freue mich drauf. Sehr schön. Gut, dann bis nächste Woche. Ihr guckt euch Freaks an. Bis dahin. Ciao. Ciao.